Darum soll es heute gehen, zu einer Reise von einer Delegation von Europe Interact. Und genau, noch vorab unsere gewohnten Ankündigungen. Kommt doch bitte alle zur Veranstaltung am nächsten Donnerstag. Das ist, wie heißt sie denn nochmal? Diese Lasst es uns Rassismus nennen. Das ist bei Verdi, glaube ich, nächsten Donnerstag. Das findet ihr in unserem wunderschönen neuen Kalender. Genau. Das lag ja auf euren Plätzen, genauso wie der Appell. Der Voices from Shusha Appell, der zu unterzeichnen ist im Internet. Genau. Wir haben eine Spendendose. Da könnt ihr alle was reinwerfen, die wird dann während der Veranstaltung rumgehen. Und ich sollte noch eine Veranstaltung ankündigen. Okay, dann mache ich es einfach. Ich mache es vielleicht doch. Genau, ich sollte noch diese Veranstaltung ankündigen. Die läuft am Montag, den 18.07. um 20 Uhr hier im Teekeller. Das heißt im Schatten des Todes. Und geht um Mexiko und den Drogenkrieg. Genau, das heißt Mexiko im Würgegriff der Drogenmafia. Hier der Flyer, den könnt ihr euch ja nachher auch nochmal anschauen. Nächsten Montag hier im Teekeller. Und jetzt habe ich was vergessen, stimmt? Ach so, genau. Wir wollen diese Veranstaltung aufzeichnen. Wenn euch das nicht recht ist, dass zum Beispiel Fragen, die ihr auch einfach jederzeit so reinrufen könnt, wenn ihr das nicht wollt, dass die mit aufgezeichnet werden, dann ruft ihr einfach Schnitt und dann schneiden wir das nachher wieder raus. Genau. Und jetzt würde ich einfach das Mikro mal weitergeben an Riad oder Thorsten von Afrik Europe Interact. Ja, danke schön. Schon wieder in Göttingen wieder zu sein. Und toll. Ich war ein bisschen so am Anfang, war ich ein bisschen, okay, nicht viele Leute, aber freut mich. Die Hauptsache, dass wir so heute eine nette Veranstaltung haben können, dass wir so einfach eine offene Atmosphäre haben und es wird einfach alles ein bisschen spontan. Okay, ich bin Riad, ich bin No-Lager-Aktivist aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin auch in der Afrik-Europe Interact aktiv. Würde ich gerne am Anfang schon über der Afrik-Europe Interact was sagen. Der Afrik-Europe Interact ist ein neues Netzwerk seit eineinhalb Jahren so. Und wir sind No-Lager-Aktivisten oder Antira-Aktivisten aus Deutschland, Österreich, Holland und Mali. Und deswegen Mali, weil am Anfang von der Idee war auch dieser Versuch, dass wir Aktivisten von Europa und Afrika gemeinsam versuchen, was zu machen. So. Und der Versuch ist auch so, es geht um nicht nur Aktivität gemeinsam, aber der Idee tauschen. Und von mich selber, ich habe die Menschen, die ich jetzt gerade unterwegs, ich habe die Menschen kennengelernt oder die Bewegung kennengelernt, als ich war in der Dschungelheim in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich war lange Zeit auch im Lager und ich habe dieses System gelebt. Und dann 2004 war, als wir im Lager waren, dann kommen Leute und sagen, hey, ihr habt Recht auf was Besseres und ihr habt Recht auch hier in das Land so. Und das war, wir Migranten am Anfang ist immer das Gefühl, nee, wir sollen was machen. Das Gefühl, uns zum Beispiel, als ich war in der Heim, Beispiel, ich habe immer das Gefühl, nee, ich bin schuld. Deutschland ist überhaupt nicht schuld. Ich habe mich geschafft. Deswegen, Ende dieser 10 Jahre, ich bin unter Depression so angegangen und das war mir der Zeit hart in der Lage. Und dann, wie gesagt, 2004 hat angefangen, mit mir so einfach, die waren Leute da und die reden so über No-Lager und so, aber der Anfang habe ich nicht verstanden. Ist total schwierig zu verstehen, dass man Recht hat, hier zu sein als Migrant. Und mit der Zeit haben wir uns mehr kennengelernt und dann kommt der G8. Und ich glaube, der G8 war der Punkt, das war total wichtig für die ganze Geschichte von Afrik-Europäer, der Akt. In der G8 haben wir die Möglichkeit, dann uns zu beschäftigen, nicht nur mit Lager hier, uns zu beschäftigen mit Gründen von Migration. Wir haben auch Aktivisten aus Afrika getroffen und dort auch, wir haben die Möglichkeit über Afrika oder die westafrikanische Situation und die Beziehung zwischen Europa und Afrika und war für mich so auch das Gefühl, so ich war in dieser Zeit in Rostock. Ich war nicht mehr im Lager. Durch die Freundschaft von der Aktivisten habe ich die Möglichkeit, das war mein erstes Mal in einer Stadt zu sein und normale Leben zu führen. Und das war für mich die Möglichkeit, mich zu informieren. Deswegen, ich sage, Information fehlt bei uns in der Welt, in der dritten Welt oder wie nennt man, in der südlichen Seite. Das merkt, dass es viele Informationen hier gibt, die wir nicht mitkriegen. So. Und das war, die G8 war für mich persönlich die Möglichkeit, warum bin ich hier und was von Rechte habe ich hier und dann das kapitalistische System auch zu wissen, was heißt Kapitalismus und was Migration und Kapitalismus ist mir so persönlich auch geht. Ich war fast im Lager, die letzten Zeit im Lager, ich war total, das geht um mich, das geht um Lagersystem, das geht nicht, dass die Menschen sterben, aber das geht Psycho. Die machen dich Druck auf dein, die machen dich nicht direkt Ärger so, aber dein Psycho, die machen so richtig viel Druck. Ja, und dann war, wie gesagt, die Möglichkeit, in eine Wohnung zu wohnen und dann mehr Wissen über den Kapitalismus und dann mit der Zeit habe ich, ja, dann mehr die Menschen kennengelernt und ich habe mich gefühlt, ja, ich bin betroffen. Wer will dich kaputt machen, dann versuche ich auch zu reagieren. Und ich bin seit lange mit diesem Thema Migration beschäftigt auch so, dass ich habe das Gefühl, dass in Tunesien selber, bevor ich raus von Tunesien, ich komme ursprünglich aus Tunesien, ich habe 10 Jahre gebraucht, wegen einer Visum zu bekommen. Bei uns ist es total schwierig, eine Visum zu bekommen. Und das ist der Problem, dass viele Jugendliche von uns, die brauchen diese Weggehen. Das ist total wichtig für uns in Tunesien, dieser Weggehen, 17, 18, 19, was anderes zu sehen und wie der andere lebt. Wenn du nicht siehst, wie der andere lebt, du kannst nicht davon lernen. Aber ihr seht, wie wir leben. Und das ist Unrecht, dass wir so bleiben, nur in dieser Platz. Und deswegen ja, finde ich total wichtig, diese Bewegung Freiheit. Und dann, wie gesagt, wir haben viele Aktivisten aus Afrika kennengelernt und war zum Beispiel der AMÖ dabei, das ist eine Assoziation Malien, die 6PC, Assoziation Malien der Abgeschobene, die sind Abgeschobene von Frankreich, die haben sich organisiert. Und wir haben danach, nach dem G8, dann haben wir eine Veranstaltungstour gemacht, wo wir über Mali, über das Land, Mali ist ein Land, wo richtig viele Bewegungen drin ist. Viele Menschen benutzen immer Mali auf dem Weg nach Europa. Denn in Mali treffst du dich nicht nur mit Malier. Mali ist für alle. Viele Flüchtlinge leben da. Viele Städte, die sind da nur, weil Flüchtlinge unterwegs sind. So. Und du merkst diese Bewegung von Menschen. So, ja? Und deswegen war dann die Idee in Mali gemeinsam, was machen, das geht um Bewegung, Freiheit und Entwicklung. So. Und das war auch die Idee, dass wir auch solidarisch mit der Abgeschobenen. Für mich selber, das war, ich war immer nah, abgeschoben zu werden. So. Ja, diese Angst, diese ganze Zeit, du hast Duldung und du liebst immer, du bist da, aber morgen du weißt gar nichts, wo du bist. Und du, ihr könnt das vorstellen. Und deswegen war von meiner Seite total wichtig, dabei zu sein in Mali. Das war von uns als Migranten in Afrika, Europa, Interact, gibt es auch Migranten, die aktiv sind. Das war von uns die Möglichkeit auch zu sagen dort, Beispiel, dass wenn man ihm schlecht geht, dann muss man reagieren. Und ich glaube, in Afrika, dieser bewusst zu sein, dass Bewegungsfreiheit ist uns wichtig, ist noch nicht da. Und deswegen, alles Afrika-Gruppe Interact, das war die erste Aktion in Mali. Und jetzt, wir sind beschäftigt mit Tunesien, von wo ich komme, und freuen mich durch Zufall nach Mali-Geschichte, dann kommt dann eine Revolution in Tunesien, weil in dieser Zeit von Mali, ich habe immer gehofft, so, oder vor Mali, ich habe immer gehofft, dass irgendwann auch in Tunesien was machen können. Aber ich habe immer Schiss, dass die Diktatur immer liegt da. Und es war total schwierig auch, in dieser Zeit von Ben Ali aktiv zu sein oder irgendwie Europa ärgern zu können. Und deswegen freut mich auf die Revolution, dass wir die Möglichkeit jetzt haben, mit Europa zu handeln. Und deswegen nachher müssen wir, ich werde weiter darüber erzählen. Und ja, und das Ziel von unserer Reise in Tunesien, ich glaube, das war erstmal Kontakte zu Menschen dort. Wir waren dort mit dieser Thema Bewegungsfreiheit. Ich habe mich auch gefreut, dass ich die Möglichkeit oder wir die Möglichkeit uns zu die Revolution zu helfen. Das ist ein Projekt von meiner Seite. Das Thema Bewegungsfreiheit braucht das Land. Und deswegen, dieser Reise war für mich total was anderes. Ich war letztes Jahr in Tunesien nach 10 Jahren. Und letztes Jahr war die Atmosphäre von Diktatur, von Druck. Die Menschen, du siehst, dass viele jugendliche Leute keine Perspektive haben. Viele jugendliche Leute, die versuchen nur einfach weg von diesem Land, und aber weg, dann siehst du dann die Rolle von der Grenze. Die Grenze ist auch eine Art von Repression. Ich habe letztes Jahr, ich war so total traurig, in welcher Situation Tunesien ist. So. Viele Menschen hassen sich selber, die Nachbarn, die haben kein Vertrauen zueinander. Die Jugendlichen, die sind aggressiv geworden, diese Perspektivlosigkeit, diese Gedenken wegzugehen, ist immer viel bei unseren jungen Leuten. Und in dieser Zeit zu warten, wegzugehen, die jungen Leute bei uns, die machen nichts, die warten nur. Und deswegen, dieser Wegzugehen von uns ist total wichtig. Aber das geht nicht um Auswandern, es geht um ein bisschen rausgehen. Ja? Und deswegen habe ich letztes Jahr gemerkt, dieser Druck, Repression von der Stadt und noch dazu der Grenze. Und dieses Jahr war was anderes. Nachher werde ich weiter ein bisschen erzählen über was wir dieses Jahr erlebt haben in Tunesien. Und dort, und Entschuldigung, ein bisschen lang, aber ja. Bitte. Hallo, Thorsten aus Berlin. Göttingen sozialisiert irgendwie vor ein paar Jahren. Und du hast jetzt ein bisschen von dir erzählt, ich erzähle auch mal ein bisschen von mir. Ich war halt auch mit auf der Karawane und jetzt auch in Tunesien, und ich bin beides Mal filmen mitgefahren und komme eigentlich so ein bisschen aus Antifa-Antira-Szene, habe die letzten Jahre aber andere Sachen gemacht und bin jetzt, weil mich das, was im Mittelmeer passiert, dann doch so stresst, doch wieder zurückgekommen, weil ich das Gefühl habe, dass die Antira-Szene ein bisschen zu wenig Bilder produziert. Und auch ein bisschen zu wenig das, was da passiert, irgendwie in den europäischen Diskurs einspeist. Deswegen dachte ich mir, komme ich mal wieder mit der Kamera dazugesprungen und fahre einfach mal mit auf die Karawane. Und vielleicht so noch kurz zu der Idee, also Afrika-Europe Interact ist halt eben ein Netzwerk aus hauptsächlich Deutschland und Mali. Die Karawane ging 3 Wochen lang im Januar und im Februar von Bamako in Mali zum Weltsozialforum nach Dakar. Und wir sind mit 200 Leuten aus Mali und 50 Leuten aus europäischen antirassistischen Kontexten halt zusammengefahren, hatten uns zwischenzeitlich noch eine Karawane aus Togo von Attac angeschlossen, sodass wir insgesamt zu 600 gereist sind, was ich ziemlich beschissen fand, ehrlich gesagt. Aber als wir noch 250 waren, ging das auch alles. Also Reifenpannen haben uns halt immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben halt diverse Stationen gemacht in diversen Städten und Filme gezeigt und Veranstaltungen gemacht und ein Theaterstück gezeigt zu Rui Jalloh und so diverse Sachen, um mit der Lokalbevölkerung in Kontakt zu kommen. Und kann halt nur sagen, die 600er Crew hat überhaupt nicht funktioniert, weil wir immer zu spät waren, weil was passiert ist. Mit 250 war das sehr gut. Und dann sind wir dann irgendwann im Weltsozialforum untergegangen. Das war auch alles ziemlich chaotisch, weil die Unileitung die ganzen Räume immer weggezogen hatte. Und deswegen, wir hatten ein paar Workshops zu Frontex und so innerhalb des Weltsozialforums. Das war auch nicht so gut. Was aber gut war, war eben diese Bewegung. Was gut war, dass wir mitnichten wieder mal so das klassische Gefälle, also irgendwelche reichen Europäerinnen, Antirassistinnen oder nicht, organisieren was und man nimmt so Leute mit, sondern es war ganz klar dominiert von Mali. Es waren mehr Leute und wir haben uns eher angepasst und sind mitgereist. Das fand ich aus einer vielleicht kritischen Whiteness-Position total wichtig und total richtig. Und was ich auch sehr gut fand an der Geschichte ist, dass eben 15 Leute mit afrikanischem Migrations-Background mitgefahren sind, die vor allen Dingen vor Ort ganz vielen Leuten erzählen konnten, wie ist es in Europa, was muss ich machen. Und also die haben halt, glaube ich, wirklich sehr wichtige Arbeit geleistet, nämlich Leuten, die sich für Migration interessieren, einfach eine realistische Einschätzung zu haben. Die Möglichkeit hat man, glaube ich, normalerweise nicht in Mali, jemanden zu fragen, der seit 10 Jahren als Migrant in Deutschland lebt, der genau sagen kann, du musst das und das machen, da geht das schon und das ist total gefährlich und das lieber. So gesehen geht das alles irgendwie weiter und die Geschichte, nach Tunesien zu fahren, kam halt dadurch zustande, dass Afrika-Europe Interact, glaube ich, aufgrund seiner Zielsetzung gerechte Entwicklung und Bewegungsfreiheit eigentlich nach Ägypten und Tunesien einfach mal hin musste, sprich die Revolution zu besuchen, um mit einem Fokus auf Migration und Bewegungsfreiheit da rumzufahren, Wissen einzusammeln, Vernetzungen herzustellen, auch mit Mali sich quer zu vernetzen, also weil die Leute aus Mali von der AMÖ zum Beispiel auch schon vorher in Tunesien gewesen sind, um dort sich um die Leute aus Mali zu kümmern. Sprich, es gab ja ganz viele Repatriierungen für der Leute, die aus Libyen geflohen sind, die in Tunesien waren, ganz viele Malier und Malierinnen, die dann aber auch teilweise von der AMÖ koordiniert zurückgeführt wurden und natürlich mit der IOM. Also Repatriierung ist natürlich eine zweischneidige Sache. Und das hat dann alles schon mal ganz gut funktioniert. Dieser grundsätzliche Gedanke von der Vernetzung, die transnational ist. Ja, da ist eine Frage, glaube ich. Und eine Zwischenfrage, wir haben uns gleich gefragt, musst du überhaupt nochmal Mali? Nee. Das haben wir bei... Oh, ja. Das gerade auch, also wir haben es gerade... Nee. Das war der Versuch, kurz uns zu vorstellen. Okay, das war ein bisschen vielleicht lang, aber... Das geht um Tunesien und das ist nur ein Versuch. Die Frage ist, was ja, ist ja, die Frage ist ja legitim. Was war die Frage? Wo Mali ist. Ah, okay, wir haben auch. Ja, okay, sorry, habe ich gedacht. Du hast gefragt, ja, das geht um Mali heute oder geht um Tunesien? Okay, super. Aber ich zeige dir Mali jetzt. Zeig mal Mali. Ja, mach mal. Ja, Karten. Ich finde, Karten sind toll. Und deswegen, wir versuchen mit Karten auch zu arbeiten. Mag ich gerne Karten. Dass die Menschen wissen, wo wir sind gerade so. Ja? Wo sind wir denn hier? Ich kennt jemand Ubuntu also wirklich? Also du müsstest vielleicht auf den anderen... Genau. Ah, ne? Man sollte immer seine eigene Reise machen. Das war die. Wo ist denn hier das Ding? Ja, sorry. Wo ist denn? Kannst du noch ein Ding? Sind wir gleich noch. Das ist Mali. Mit einer Animation. Das ist ein bisschen zentral, nicht zentral, aber. Die waren in den letzten 90er Jahren, die Westafrikaner hatten viel Mali benutzt auf dem Weg nach Marokko. Über Marokko dann nach Europa. Und durch die Arbeit von Frontex ist jetzt diese Ecke ein bisschen, der Menschen, der hat entschieden, andersrum, hier, über Libyen. Und deswegen dieser Thema jetzt, Flüchtlinge oder dieser Thema, Migranten ist total hier, in dieser dieser Ecke. Deswegen, wir versuchen auch nach dem Ende von dieser Krieg, dass wir ein bisschen hier, ein bisschen gucken, was läuft eigentlich hier, weil man, okay, nachher werden wir einfach ein bisschen weiter erzählen. Kurz eine Sache noch, wir sind halt von Bamako erst hierhin gefahren, an die Grenze zu Mauretanien, dann wieder zurück, bisschen chaotisch, aber ein anderes Thema, und dann halt nach Dakar, und auf dem Weg haben wir halt ein paar Städte besucht und haben irgendwelche Sachen gemacht. Aber jetzt lassen wir mal die Karawane sein, würde ich sagen. Und komm, wie ich ja eben schon drüber gezogen habe, brauche ich das eigentlich oder? Ja, brauche ich nicht überhaupt reden. Also logischerweise muss dann eben das Afrique-Europe-Interact-Netzwerk sich angucken, was in Tunesien läuft, eben mit Schwerpunkt Migration. Und deswegen sind wir halt zu 10 ungefähr, zu 9 oder zu 10 gemeinsam rübergefahren, erst nach Tunis, um halt sich mit diversen Akteuren in dieser Revolution zu treffen. Also wir sind halt auf Gewerkschafterinnen getroffen, wir sind auf hauptsächlich, also unser Hauptkontaktmensch war jemand, der jetzt in der revolutionären Übergangsregierung sitzt, der Mehdi Mabrouk, und der ist halt Migrationssoziologe an der Uni in Tunis. Und der versucht eben auch zur Migration in Tunesien ganz viel hochzuziehen. Das war so unser Hauptkontaktmensch. Wir haben halt diverse Leute getroffen und haben uns dann Richtung Süden, wir wollten eigentlich nach Shusha, also in das Camp an der Grenze zu Libyen, wo halt sich zu dem Zeitpunkt ungefähr 4.000 Leute befunden haben, die im Camp sind, wo aber teilweise auch schon über 20.000 Leute in diesem temporären Auffanglager gelandet sind. Und wir haben uns dann halt eben von Tunis, die Tunesienkarte wäre gut, wir haben uns von Tunis halt wo ist denn Shusha? Warte. Ja. Da ungefähr, ne? Aber vorher. Genau, erzähl mal ein bisschen über die Musik und so. Du bist so gut. Hier. Ich bin hier. Kannst du die Foto ein bisschen größer machen, bitte? Ja, wir sind angekommen in Tunis. Ich war ein bisschen spät da, weil wir haben irgendwie ein Netzwerktreffen hier in Mecklenburg-Vorpommern gehabt. Und deswegen bin ich 3 Tage später. Und ich habe nicht viel mitgekriegt mit Tunis, weil wir sollen dann weiter nach Süden. Unser Ziel war, ein bisschen was zu kriegen mit der Revolution, aber unser Ziel war auch mit Migration-Thema. Deswegen waren wir unterwegs von Tunis Richtung Mukni. Mukni, das ist eine Stadt von Fischerstadt. Menschen dort leben von Fisch. Und wir haben dort getroffen Fischer, die haben irgendwie 2005 oder 2007, die waren unterwegs im Meer und die haben Flüchtlinge getroffen. Die Flüchtlinge, die brauchen Hilfe. Und das war in der Nähe von Lampedusa. Ich glaube, das war hier. Lampedusa ist 80 Kilometer entfernt, deswegen kommen von hier relativ viele Leute, weil es einfach nicht so weit ist. Also 80 Kilometer nach Europa quasi. Und die Fischer, die haben einfach reagiert, Menschlichkeit. Ja? Menschen in Not, dann kann man helfen. Und weil die waren in der Nähe von Lampedusa und die Menschen waren in die Situation nicht lange so warten, wieder nach Tunesien, dann die haben sich entschieden, ja, nach Italien. Und das war, Italiener haben gesagt, ja, okay, kein Problem, aber danach, dann die Fischer sind kriminalisiert, dass ihr handelt mit Menschen und so weiter, illegale Menschen, und die sind dann 2 Jahre oder eineinhalb Jahre in Knast, ich glaube, in Italien so. Und die haben dann uns erzählt, wie war auch die Geschichte. Und dann sind wir. Das Lustige vielleicht noch, oder eine kleine Anekdote am Rande: Die ganze Geschichte mit Tunesien kam zustande, weil eben dieser Migrationssoziologe man von der Heinrich-Böll-Stiftung eingeladen war, um über die Revolution und Migration auf einer Konferenz in Berlin zu reden. Und die beiden Fischer, einen haben wir getroffen, waren auch eingeladen. Und der eine, der jüngere von beiden, hat sich natürlich dann auf der Rückreise sofort abgesetzt. Der ist anstatt von Berlin zurück nach Tunis zu fliegen, ist er aus dem Hotelzimmer geschlichen und hat sich nach Paris abgesetzt und hat seinen Kollegen im Stich gelassen, weil er keine Lust mehr hatte, in Tunesien zu bleiben, sondern lieber in Europa bleiben wollte. Und die Heinrich-Böll-Stiftung hat ziemlich viel Stress gekriegt. Fand ich eine schöne... Ja, das ist eine Art von wegzugehen. Ja, bei uns ist klar, junge Leute... Dieser Gefühl, wegzugehen, ist immer da. Und dann, wenn du eine Möglichkeit hast, zu verarschen, dieses System, dann machst du auch mit. Weil du musst immer überzeugen, die Europäer, dass du wieder zurück musst. Und du musst immer so zeigen, dass du dich geht gut in Tunesien, dass du hast Arbeit, eine gute Arbeit, gute bezahlte Arbeit, dann kriegst du Visum. Deswegen, ja, das geht um immer, ja, so keine normale Beziehung. Ja, aber ist so. Okay, dann von Mokrin sind wir auf der Ziel nach Sardis. Das war unser Ziel. In Sardis, nach der Revolution, ist auch die große Welle von Menschen, die nach der Revolution nach Lampedusa gegangen sind, viel kommen von Sardis, waren auch viele Menschen. Ich glaube, Sardis ist eine Stadt, wo viele auch selber von Sardis versuchen immer wegzugehen, und deswegen, Sardis war unser Ziel. In Sardis, wir haben auch die Möglichkeit, mit Jugendlichen dort einfach zu reden über die Atmosphäre, wie war das und so. Und die haben auch erzählt, das war eine Welle, das war jeden zwei Tag, drei Tag, ein Schiff kommt raus. Und die meisten, die sind junge Leute von der Elbe, von Tunesien. Eine große Rolle gespielt, auch in der Revolution. Die Armut und die Perspektivlosigkeit in dieser Region ist da. In dieser Region keine Landwirtschaftsregion, ist einfach ein bisschen, ja, durch die Diktatur, ich glaube auch, da hat er sich gekümmert nur um die Touristen. Das hier geht uns ein bisschen mäßig, ein bisschen gut. Und das ist der Ort, da wo die Touristen auch. Deswegen in Fersen früher, in der Diktaturzeit, der zeigt immer schöne Bilder von Tunesien. Hotels und dass alle Leute sagen, oh, Tunesien ist ein schöner Land. Warum bist du hier gekommen, Riyad? Ja, aber das stimmt nicht. Tunesien ist auch ein Land, wo Menschen hier beispielsweise sich ein bisschen richtig weh. Und deswegen waren viele über Sardis Richtung Lampedusa. Wir haben auch versucht mit der Familie, viele junge Leute, die sind auch gestorben. In dieser Zeit waren auch viele Jugendliche aus Sardis sind auch gestorben. Und wir haben versucht mit der Familie in Kontakt zu kommen, aber das war schwierig. Das war diese Atmosphäre. In Sardis habe ich immer das Gefühl, die haben immer Schiss noch. Also früher, wir Tunesier, wir leben über die Repression und Diktatur, wir haben immer Angst. Polizei Angst, dein Nachbar Angst. Diese Angst ist immer noch in Tunesien. Das ist ein Prozess, der wird sich verbessern, hoffentlich in der nächsten Zeit. Weil wir haben immer Angst vor Polizei. Und das war die Schwierigkeit, dass wir mit der Familie getroffen. Und das war so. Und dann sind wir... Vielleicht noch mal kurz zu dem Gebiet hier. Vor allen Dingen Phosphatabbau und seit den 80er Jahren heftigste soziale Kämpfe. Dort, und die Revolution kommt auch aus der Region. In Tunis hat mit der Revolution eigentlich gar nicht so viel zu tun, weil die Agenten und Agentinnen der Revolution kommen hierher. Die kommen aus einer, das ist eine prekarisierte Jugend, die teilweise relativ gut ausgebildet ist. Der Ausbildungsstand in Tunesien ist relativ gut. Die Akademikerinnenquote, also bei Frauen ist wesentlich höher als bei uns in Deutschland oder in Europa. Also bei Ben Ali waren einige Sachen vordergründig ganz gut, ähnlich wie bei Gaddafi, einige Sachen vordergründig ganz gut waren, aber diese teilweise gut ausgebildeten, aber absolut chancenlosen und perspektivlosen Jugendlichen aus der Region, aus einer Region, die seit den 80er Jahren heftigste Gewerkschaftskämpfe hat, die einfach nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt sind, wo ganze Straßen abgesperrt worden sind, wo der Rest von Tunesien nicht wusste, was da los ist, wo massenhaft Leute von der Polizei getötet worden sind in diesen Kämpfen. Das war die kritische Masse, wo ja letztendlich die ganze Revolte in den ganzen Ländern weitergegangen ist. Hier ging das alles los. Es startete ja in Siligusit mit der Selbstverbrennung von einem Jugendlichen, das so ein Fanal war im Dezember. Und dann ging quasi, von da aus ging es dann weiter. Und wir sind auch in Siligusit gewesen, aber das wollte ich nur kurz dazwischen schieben. Also dass das nicht irgendwie vom Himmel gekommen ist mit der Revolution, das hat spätestens 2008 angefangen. Und eigentlich ist das eine Sache, die sich seit den 80er Jahren quasi immer weiter geschoben hat. Es ist immer perspektivloser und schwieriger gewesen und die Jugendlichen konnten scheinbar nicht mehr anders, als eine Revolution zu machen. Ja, das war, ich glaube, ein Prozess. Das ist nicht auf einmal eine Revolte. Ich glaube, 2009 oder 2008 war auch ein bisschen mehr los, war auch so dieser Region auch, die hier Region, das ist eine Region von Phosphat. Und Phosphatfirmen, die schaffen nicht viel Arbeit, aber das war auch das Problem, dass diese Korruption, ja, dass man nicht ganz einfach Arbeit zu kriegen. In Tunesien war immer früher, du brauchst immer jemand, der dich helfen, Arbeit zu finden. Und das war auch so, denn in 2009 war auch eine kleine Revolution, wo der Staat radikal reagiert hat, wo die Medien in Tunis reden. Überhaupt nicht. Über freie Presse haben wir überhaupt nicht gehabt, aber in dieser Revolutionzeit, wir haben Glück gehabt, dass Al Jazeera gibt. Al Jazeera, die hat eine große Rolle gespielt, dass die Revolution geschafft hat. Weil früher war keine Information kommt in der Rest von das Land. So. Es wird hier was passiert, aber das kommt keine Information. Aber Al Jazeera, die hat richtig viel berichtet mit Aktivisten von Tunesien, von Filmen und von Handyfilmen Beispiel. Und das hat dann eine Rolle gespielt. Denn man kriegt mit, ja, okay, geht los. Und dann hat zum Beispiel von Sidi Bouzid und dann Gasserin, Teller, ja, das, guck mal hier, das war wie ein, das war Sidi Bouzid, Gasserin, Teller, Siliana auch. Und dann kommt in der Hauptstadt. Und das ist die Entscheidung der Hauptstadt, der Innenministerium. Der Innenministerium, alles die Menschen auf Habib Bourguiba Avenue, das ist die große Avenue Tunis, alles die Menschen gegenüber der Innenministerium. Der Innenministerium, das ist der Machtgebäude. Und wenn du kommst in dieser Machtgebäude und mit 10.000 Leuten und du sagst, egal, denn der Palast von dem Präsidenten, ich glaube, der bewegt sich auch so. Ja? Das ist total laut. Das ist, und ich glaube schon, das war, wie gesagt, der Beteiligung von der Küstenregion, das war nicht so da, ehrlich gesagt, weil in die Küste Menschen geht eben ein bisschen besser von Natur hier und von, ich glaube, hier auch die Natur spielt eine Rolle, manchmal Dürren dauern und der Armut, wenn regnet nicht, bei uns ist, wenn regnet oder wenn schneit, bei uns gibt es Fest. Ja, weil Regen und Schneien ist total wichtig. Und deswegen hier viel Armut und hier Geld. So. Und deswegen, ja, das war, die Beteiligung war viel hier. Und nochmal eine kurze Geschichte, bevor wir vielleicht schnell zu Shusha gehen, was ich auch sehr bemerkenswert fand. Diese Kämpfe hier wurden eben nicht von irgendwelchen Medien nach da oder nach da verbreitet, sondern es lief ganz klassisch, wie das ja heutzutage läuft mit Facebook und Twitter. Die Leute aus der Region hier haben Handyvideos nach der tunesischen Community in Paris geschickt, über freundschaftliche Kontakte. Und die Tunesier, die in Paris vor allen Dingen als Flüchtlinge dann eben leben, haben halt als Community das ganze Ding in Paris skandalisiert, haben die Filme gezeigt, haben Demonstrationen gemacht, haben thematisiert, dass hier gerade massenhaft Leute in gewerkschaftlichen Kämpfen gekillt werden. Und es gab dann einen Rebounce zurück von Paris wieder zum Beispiel hierhin. Also es ging einfach nicht über die eigenen Medien, es brauchte ausländische Medien und dieses ganze Web 2.0-Zeug, damit das überhaupt hier bekannt werden konnte, 2008. Das war dann schon mal quasi die erste Einübung von so einer Web 2.0-Revolution. Und sonst wäre das nicht rausgekommen, diese Verbindung. Dann sind wir, um es mal ein bisschen zu beschleunigen, sind wir für 2 Tage nach Shusha gefahren. Ja. Also wir sind, ich weiß gar nicht genau, wo ist das genau? Das ist hier. Das ist der. Es ist 2 Kilometer vom Meer entfernt, es ist mitten in der Wüste. Ich habe davon nichts gemerkt, dass es mir angeblich 2 Kilometer weg sein soll. Es war ziemlich warm und ziemlich trostlos. Und ja, wir haben uns dann in das Camp begeben, konnten da, also jetzt aus meiner Perspektive als Filmender oder Journalist oder was auch immer, konnten uns relativ gut dort bewegen, sind weder von der UNHCR noch vom tunesischen Militär noch von irgendjemand gestört worden in unserer Arbeit und konnten uns, was ich ein bisschen ungewöhnlich fand, ich dachte, es gibt Probleme, wenn ich mit der Kamera da hinkomme, aber wir konnten uns da ungestört bewegen und haben halt 2 Tage lang sehr, sehr viele Interviews geführt mit Leuten, die aus irgendwelchen Gründen aus Libyen geflohen sind, hauptsächlich Leute aus Subsahara-Afrika, also aus diversen Ländern, die schon als Flüchtlinge oder Migranten in Libyen seit Jahren gelebt und teilweise gearbeitet hatten und die dann aufgrund von dem, weil ihr wisst, was in Libyen los ist, Karte von Afrika zeigen. Im Prinzip da ist Libyen, es sind bis Anfang Juni 1 Million Menschen aus Libyen geflohen, hauptsächlich nach Tunesien, 500.000 Menschen sind einfach nach Tunesien rausgeflohen. Die Leute, die echten Libyerinnen und Libyer, sind hauptsächlich von Südtunesien aufgenommen worden. Das fand ich eigentlich am krassesten. Einfach, wenn ich aus diesem scheiß rassistischen Deutschland komme, was aufgrund der ganzen Geschichte ja 150 Flüchtlinge aus Malta aufgenommen hat. Ja. Tunesien nimmt mal eben erstmal 500.000 Leute auf. Tunesien ist in der Revolution total im Umbruch. Und hat selber ja, wie wir alle wissen, nicht so viel Kohle. Und vor allen Dingen die libysche Bevölkerung wird erstmal in Schulen versorgt, wird privat untergebracht, wird in Jugendzentren oder irgendwo, wo Platz ist, untergebracht. Wir haben halt auch diverse libysche Familien getroffen, die halt in irgendwelchen leerstehenden Haushälften gewohnt haben. Die Leute sind einfach enger zusammengerückt. Also das habe ich so noch nie gesehen und ich fand es wirklich krass, weil es sich halt nicht um ein paar Tausend handelt. Weil zum Beispiel in Zazis, die haben soweit 30.000 Leute oder so untergebracht. Also eine, sag ich mal, beschissene kleinere Stadt nimmt mal eben 30.000 Leute auf und es führt nicht zu irgendwelchen Revolten, zu irgendwelchen Pogromen, zu irgendwelchen Übergriffen, sondern sie sagen, naja, wir sind alle Araber und Araberinnen, wir sind Brüder und Schwestern, na klar, helfen wir uns gegenseitig. Und das fand ich für mich ja, also wirklich so ein bisschen, habe ich nicht ganz verstanden, wie das scheinbar so ohne Konflikte geht. Die Leute haben begeistert von der Revolution berichtet. Hier waren ja schon vorher so ein paar Spannungen und dann ist die Revolution passiert und alle, die wir gesprochen haben, haben total begeistert von einer unglaublichen Solidarität gesprochen, die sich selber verwundert hat, dass es so gut gelaufen ist. Und das war dann erstmal ziemlich schön. Das, also sehe ich ja eigentlich, ich komme aus Europa, da könnt ihr ja nicht vorstellen sowas. Das kann, ich glaube, das kann, wir haben, wie gesagt, wir waren ein bisschen spät nach der Unruhe in Libyen. Wir waren am Anfang von Unruhe, war eine große Welle von Migranten, die leben auch in, die arbeiten auch in Libyen und auch Flüchtlinge dabei. Und dann, danach sind die, ja, wie gesagt, 4.000 Menschen sind nach Tunesien geflohen und dann von Tunesien viele Migranten sind wieder zurück, wie zum Beispiel Chinesen, wie Bangladesch, wie Ägypter, wie Tunesier Beispiel, wie Malier auch. Sind viele Menschen dann wieder zurück nach Hause gegangen. Und dann, wer ist da geblieben im Camp? Und welche Menschen haben wir getroffen? Wir sind Menschen aus Somalien, Menschen aus Eritrea. Leider, wir können auch die Karte zeigen, dass wir zeigen, von wo der Mensch kommt. Das ist total ein bisschen wichtig, dass die Region, wo der Mensch kommt, letzter Zeit auch... Kannst du ein bisschen... Wir finden uns jetzt da. Ja. Sieht man auch klein von diesem eigentlich. Klein, großes Land. 500.000 Leute, kleines Land. Warte. Die Menschen, die wir getroffen haben, die kommen aus Somalien, Äthiopien, Eritrea, viele auch aus Westafrika, Nigeria, Elfenbeinküste. Und die sind die meisten, zum Beispiel die meisten, 80% oder 70% habe ich das Gefühl, kommt von dieser Region, wo Unruhe herrscht. Hier in Medien, man redet nicht viel über Somalien und welche Situation das Land. Und vor einem Monat haben wir auch mitgekriegt, dass Dürre seit 2 oder 3 Jahren herrscht in der Region Dürre, dass die Menschen fliehen, wie man muss. Und seit der Geschichte, wenn man sieht, Somalia oder Eritrea, das Land, nichts. Ja. Keine Landwirtschaft, nichts. Der Mensch hat nichts. Und der hat nur die Möglichkeit, ja, Piraterie. Ja. Weil das Land ist so hart von Natur hier, dass Mensch immer fliehen muss, habe ich das Gefühl. Und deswegen, viele sind jetzt hier unterwegs. Viele sind, ich glaube, Sudan, Darfur, die Geschichte von Darfur und Unruhe von Darfur, der Flüchtlinge hat auch eine Rolle dabei gespielt. Darfur ist ein kleiner Ort, wo 1000 Leute oder wo 20.000 Leute, Menschen leben, und dann kommt eine Flut mit 10.000 oder so. Ja. Dann ist es schwierig, das kleine Stadt klarzukommen mit dieser Masse. Und deswegen gibt es hier in dieser Zahl, wie gesagt, in den 90er war so die Richtung. Und jetzt ist viel hier, dass viele Menschen versuchen, wegzugehen von dem Krieg. Somalien auch seit ich kenne Somalien, ich kenne nur Bürgerkrieg, ich kenne gar nichts anderes Somalien. Und deswegen, wir haben Menschen getroffen, die können nicht wieder zurück nach Hause. Das geht nicht, die sind seit Jahren unterwegs in Libyen, die haben uns viel erzählt über Libyen, in welcher Situation erlebt haben. Und ich finde total gut, wenn wir jetzt euch einen kurzen Film zeigen über Camp, über das Camp. Und die Menschen, die leben dort selber, die können selber berichten, in welcher Situation die leben. Oder? Machen wir das mal. Ja. Nochmal zur Verdeutlichung, ich heute in der Zeitung gelesen, in Kenia gibt es gerade ein Camp aufgrund der Dürre, was du gerade meintest. Da dachte ich mir, weil die UNHCR meinte, das ist gerade die größte Menschenkatastrophe, die so passiert. Weil da ist ein Camp mit 380.000 Menschen in Kenia von Leuten aus Somalia, die geflohen sind, wo absolut katastrophale Bedingungen herrschen. Ich meine, kann man sich vorstellen, ein Camp mit 380.000 Leuten, oder ich kann es mir nicht vorstellen. Naja, man kann sich dann vielleicht vorstellen, dass man das verlässt, das Land, und dass man versucht, nach Libyen oder nach Europa zu kommen, weil da kann man ja nicht leben. So, ob ich das jetzt wieder finde? Genau. Ja. Ah. Nigeria. I don't have anything. Even this is how we are. So we can't just afford to just be like this and go to Nigeria. I mean, what will we do? You know, going to Nigeria now is just going to live a dirty life. You know, do prostitution, and it's not good. They can't jump into the bodies. They take your money. They send you to jail. It's a big problem. Ouais, moi j'ai passé 2 mois en prison. 2 mois. On s'était venu chaque matin, on nous battait. Chaque matin, on nous battait. Le problème du papier, quoi. Les gens nous arrêtaient en prison, il y a 6 mois. Et 6 mois en prison. Et je vais sortir de la prison, il y a. J'ai en train de dégrer encore le commencement des problèmes maintenant à cause de Libye. Donc je ne connais pas, quoi. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, je ne sais pas. We was in prison 1 year in Bagassi without church. If I show you my part of my body, Lord, you shall surprise it. It's skin disease, I don't know. I'm feeling my body. when we are in the deep of the sea, and the military boat came with French flag and Italian flag. It was Irish, but it was very, very big. We don't know if it's for London, but they wrote rescue at the boat. So when we were shouting for it, they didn't answer. So the captain decided to be hitting the boat. Maybe when he would hit it, maybe they would answer him. So when he was trying to hit the boat, you know, four people fell from the boat and they died. Well, there's two pregnant women in the boat. All of them and two kids, all of them are crying for help. All we have in mind is that God, please save us to our destiny. Save us to where we are going to. And we call for help. And they give us direction. We should go like this. We are going. We are nearly to reach Lampedusa. Almost 4 hours to reach Lampedusa. And we couldn't make it. And they brought us back to Libya here. أكثر من 827 في سفينة صغيرة قدرها 14 متر ولا ما بعرف 13 متر أكثر من 820 نفر مكون من ثلاث درجات بقى يعني من كيلومتر واحد انقلبت وماتوا يعني فيها ممكن 700 نفر ماتوا 120 نفر نجوا السباحة والبوليس بدا الليبي قاعد يشوفنا حتى ما عمل لنا انقاذ حتى لو عمل لنا انقاذ ممكن ما حينقذوا اكثر من 200 نفر كذا حتى الان السفينه في ناس ماتوا قاعدين جوا سفينه والسفينه قاعده البحر حتى تو ومعايا اختي يعني وعمي ماتوا في البحر والله يعني شايف يعني البحر يعني قشر يعني عمق الماء لما شفنا المخيم وأحواله ما عندنا بروق تسمح لنا أن نصبر وأن نقعد مرة تاني هرنا خشينا الليلة there is cold, no sickness all over. I mean we are tired, not even pee in our pocket to even buy water. No movements. The message, not toilet, not health. Ici aussi, les conditions de vie sont beaucoup difficiles, bénignes. Vous-même, vous voyez le désert, le soleil aussi, l'été qui arrive, c'est très dangereux pour nous. La Kenya, il n'y a pas de chèque, I don't have an idea to stay here, and I'm confused now. Yesterday, I was watching Al Jazeera, and I saw that the laughing wife and his daughter. The border around that territory's territory. I'd like to, for instance, if the opposition are chasing them along the way and which can result by fires, exchange of bullets and dire, but we are not safe. We are not with arms, we are not with anything, so our life is at risk. Nous souffrons aussi. Nous souffrons trop. Les gens devraient avoir une solution pour les Ivoiriens qui sont ici, qui sont ici actuellement. Anywhere you know they will take us to. Let us come and do it. That is what I'm begging the youths. The only thing we are hoping, let the UN consider our condition and take us a better place where we can find our life, a better place. We thank God for the all things and we bless the name of God. That is all. Das ist die Situation für die Menschen, die dort waren. Die haben, wie gesagt, viel erzählt über das Leben in Libyen. Die haben auch viel erzählt über die Sklaverei auch in Libyen. In Libyen manchmal, viele haben von mich selber erzählt, dieser Verhältnis Nordafrikaner und Westafrikaner. Ich weiß genau, dass wir in Nordafrika, wir haben auch Probleme von Rassismus. So, wir haben hoffentlich auch in Tunesien, dass wir jetzt in Zukunft haben wir die Möglichkeit, über Rassismus in unserer Gesellschaft zu reden, weil die Reaktion von Tunesien, okay, war gut, war toll gegenüber den Flüchtlingen, die aus Libyen kommen, weil die sprechen Arabisch, die haben die gleiche Tradition, aber die Reaktion gegenüber Westafrikanern war anders. Und deswegen Ich merke auch, dass wir in Zukunft versuchen wir auch in Tunesien mehr Druck zu machen, als Afrika-Europa Interakt, dass die Menschen reinkommen in das Land. Die Menschen, die sind nicht in Tunesien, die sind richtig in einem Grenzgebiet, wo Krieg herrscht. Und deswegen die Reaktion von Tunesien, ich weiß genau auch, Tunesien die ist auch in einer Situation von Unruhe und nach einer Revolution und es ist auch schwierig zu kümmern für so die Flüchtlinge oder so. Und, aber trotzdem, Tunesien hat die Kapazität, dass Menschen ein bisschen nach Norden kommen. Und das ist unser Ziel in nächster Zeit vielleicht. Und wie gesagt, die Atmosphäre war klar, dass der Mensch, dieser Versuch nach Europa war immer da. Gaddafi ist zur Zeit versucht, der hat auch Europa bedroht mit dieser schwarzen Welle, dass man, wir schicken euch. Ja, und das zeigt die Beziehung, die herrscht früher. Die haben ihm die Macht gelassen, nur weil er ja, Handel mit Europa, dass er auch die Flüchtlinge abgrenzen. Und jetzt weiß er, dass die Europäer sind gegen ihn. Und er sagt, okay, dann schicke ich euch die Flüchtlinge. Und deswegen der Versuch nach Europa, die Menschen haben erzählt, ist jedes Mal da. Viele haben auch erzählt über 700 Menschen, die sterben auf einmal. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Das ist unglaublich, dass 700 Menschen, die sterben und die sind bis jetzt im Meer vielleicht. Das ist 10 Minuten vom der Hafen von Tripoli. Du kannst von der Hafen auch gehen. Die organisieren für dich alles. Aber das Schiff, die Schiffe, die sind auch in einem, ja, die sind auch kein neuer Schiffer oder so. Ja, und 14 Meter Boot und 820 Leute bricht auseinander, klar. Und ja, das haben sie halt erzählt, dass das Ding halt, dass die Leichen alle nach unten liegen, weil sie natürlich nicht geborgen werden, weil hier geht man ja anders mit Leichen um, sage ich mal. Aber wenn man dort mit lebenden Menschen nicht gut umgeht, warum sollte man dann mit Leichen anders umgehen? Also die liegen halt noch dort unter Wasser. Und die Zahlen sind halt auch immer, also ich finde ja Zahlen immer so ein bisschen schwierig und Opferzahlen so ein bisschen schwierig. Es sind natürlich auf jeden Fall mittlerweile wesentlich mehr. Also jetzt wird mittlerweile mit der Zahl von 3000 gearbeitet, die seit März aus Libyen im Mittelmeer ertrunken sind. Ich habe aber das Gefühl, die Geschichte mit diesen 820 Leuten war in Europa nicht bekannt. Wir haben das Interview geführt und dann so, hä? Normalerweise hört man halt von 200 bis 300 Toten pro Boot, was dann sinkt. Und es ist einfach außer in der jungen Welt in keiner europäischen Presse aufgetaucht. Und ich gehe einfach von irgendeiner Dunkelziffer oder wie auch immer ich das nennen soll aus, dass einfach wahrscheinlich noch viel mehr Boote ertrinken, die nicht erfasst werden, die nicht auf irgendwelchen Radaren oder Überwachungsgeschichten auftauchen, die ertrinken. Und dann erzählt halt niemand was darüber. Also da, deswegen finde ich es schwierig, mit so Zahlen zu arbeiten. Wir sind dann jedenfalls nach diesen 2 Tagen, es war relativ anstrengend, die Lebensumstände in der Wüste sind ziemlich hart, meine Kamera hatte sehr gelitten, war sandgestrahlt worden, unsere Augen hatten gelitten und die leben da mittlerweile schon eben seit 3, mittlerweile 4 Monaten, es hat sich nichts geändert und uns wurde halt schon von Spannungen berichtet, dass es halt in den, das sind Leute aus unterschiedlichen Nationen, die haben ihre Geschichten und auch Spannungen miteinander und es brodelte so ein bisschen, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die Leute haben langsam wirklich die Schnauze voll, dort zu leben. Libyen ist keine Option. Viele sind während, also auch dieser Hip-Hop-Typ, sag ich mal, mit der coolen Basecap, war dann so nach dem Interview, ja, tschüss, ich hau jetzt ab. Wieso, wie, was? Ja, wir gehen jetzt nach Libyen. Wie, jetzt so direkt? Ja, also er ist direkt nach dem Interview. Jemand von uns hat ihn auch an die libysche Grenze gefahren mit dem Auto. Wir hatten dann noch Kontakt mit denen, die sind dann einfach viele Leute, weil es so beschissen im Camp ist, einfach wieder zurück nach Libyen, weil sie meinten, lieber eine Bombe auf den Kopf, als diese Scheiße hier im Camp zu ertragen, wo das Trinkwasser versalzen ist, wo die medizinische Versorgung nicht stattfindet, wo Christen diskriminiert werden und wo einfach es nicht gut ist. Und die eben, den Typen mit der Basecap, der ist mittlerweile auch in Lampedusa angekommen. Wir hatten die ganze Zeit Kontakt mit den beiden. Erst waren sie in Tripolis am Festhängen. Wir haben immer noch ab und zu mit denen telefoniert. Und irgendwann kam dann eine SMS, dass sie es jetzt nach Lampedusa geschafft haben. Was ja ganz schön ist. Ja. Erstmal. Und ich glaube, das Gefühl von Perspektivlosigkeit, das nervt. Die sind jung und die wollen irgendwie was lieben. Nachher, wir werden zeigen nochmal einen Film, wo auch wir reden über das Leben, das Recht von Leben. Ich will leben. Ich will nicht in dieser Camp bleiben und ich will weg hier. Und deswegen ich finde, die Menschen, die waren dort, diese Perspektivlosigkeit, ich vergleiche immer mit Lager hier in Deutschland auch. Ja, Lager, Camp, okay, da war hässlich alles in Deutschland, aber Lager, irgendwie das Gefühl, die Menschen geht ihm immer schlecht. Du bist immer begrenzt, du bist immer so, und, du bist nicht da, du bist ein Mensch, du denkst, du lebst, du bist in der Welt, aber du bist immer nicht da, du bist ein Flüchtling, alle denken über dich, du brauchst Hilfe und alle wollen dich nicht haben. Europa sagt, nein, wir wollen nicht. Alle brauchen Hilfe, wir brauchen nichts. Nein, wir brauchen keine Hilfe, wir brauchen Liebe. Und dieser Gefühl, dass Europa jedes Mal sagt, ja, aber wie helfen, wie können wir helfen? Nein, nicht helfen, gib mir die Möglichkeit zu lieben. Und Europa, die ist so reich, die hat so Kapazität. Wenn ich sehe Norwegen mit 4 Millionen, ich kriege eine Krise. Wenn ich sehe Mecklenburg-Vorpommern, wo nur alte Leute unterwegs sind, dann ich frage mich, was ist los? Wo 4.000, 5.000 Menschen, ja, Europa, welche Kapazität sie hat, das ist unglaublich. Und deswegen unser Ziel jetzt, dass wir diesen Druck so machen. Wir haben Leute gehört und wir haben das Gefühl, ja, aber wir müssen was tun. Deswegen, wir sind auch heute hier, zu sagen, ja, muss man auch was tun. Muss man sich organisieren. Vielleicht können wir nachher ein bisschen über unsere Perspektive, dass wir überlegen, vielleicht im September ja, eine Kleinbootaktion machen oder Ende September, dass wir ja, mit Boot dahin zu gehen. Und diese Aufmerksamkeit zu machen auf dieser Thema. Leute zu holen, aber einfach die Aufmerksamkeit. Zu sagen, Europa, die ist so rassistisch, die ist so, dass wir denken manchmal, dass wir leben in unterschiedlicher Welt. Das gibt es immer das Gefühl, ihr und wir. Und dieser Gefühl von Menschlichkeit ist nicht mehr da. Ich glaube, der Kapitalismus, das System, das ist so krasses System, wir leben, dass jeder, der so hat 8 Stunden Arbeit, der hat sein ja, Felsen pro 7, der hat sein, ja, der hat sein, der ist nicht da, der ist nicht da. Wir sind so unter einem System, wie unglaublich, wir fühlen ein Leben, die, ja, manchmal ich schon übertreiben, manchmal ich bin in Hamburg unterwegs und ich sehe der Stadt Hamburg, du merkst richtig der Kapitalismus so. Stadt Hamburg, manchmal ich sehe, die Menschen unterwegs sind und diese Arbeitsgefühl, die sind wie Vampire. Niemand sieht den anderen, niemand guckt dich an und du sagst, oh krass. Also deswegen habe ich entschieden, wegzugehen von Hamburg. Und das war, ja, deswegen, ja, wir versuchen irgendwie klar zu machen, dass Europa kann mehr machen. Und jetzt, wir zeigen euch nochmal einen kurzen Film und der Film geht jetzt um die Region. In welcher Region sind die Flüchtlinge gerade? In Tunesien. So, wir waren wieder in Tunis waren relativ gestresst davon und irgendwann bin ich dann aufgestanden und dann hieß es, okay, gestern Nacht im Camp gab es einen Brand aus ungeklärter Ursache und es sind halt 4 Flüchtlinge verbrannt. Und wir haben dann nicht mehr zu 10, sondern nur noch zu dritt. Gut, zu dritt sind wir nochmal runtergefahren und dann ist alles relativ eskaliert. Das ist ein bisschen der Rahmen. In Libyen Krieg. Viele Menschen sind in die Nachbarländer geflohen, unter ihnen sind Flüchtlinge, die zum Teil in Libyen gearbeitet haben. Viele von ihnen haben Schwierigkeiten, in ihre Länder zurückzukehren. Dort herrscht Krieg und Unruhe. Somalia, Eritrea, Elfenbeinküste, Nigeria, Sudan. Übrigens, ich bin Riyad, No-Lager-Aktivist aus Deutschland. Wir sind gerade zu Besuch in einem Flüchtlingscamp im Süden von Tunesien. Unser Ziel, dass wir Kontakt haben können in Tunesien, geht uns um Bewegungsfreiheit und Entwicklung. Und alles Afrikorup Interact, wir haben irgendwie geschafft, ein paar Bilder und ein paar Informationen mitzunehmen nach Deutschland. We are right now in Shusha Camp, which is 5 kilometers inside the Tunisian territory, away from the Tunisian-Libyan borders. It is the border point where hundreds of thousands of persons have left Libya to Tunisia, and at some point we received more than 20,000 people here in this camp. Tunisia has been extremely generous in receiving them since day one. Letzter Zeit wir haben mitgekriegt, dass Tunisia sie hat viel gemacht für die Menschen, die hier sind, aber das reicht nicht. Wir wollen gerne, dass die Leute reingehen in das Land. Die sind in der Wüste. Hitze, Sand, Trockenheit fressen die Leute auf. Hier sitzen 4000 Menschen fest, darunter viele Frauen und Kinder. Sie erzählen von mangelmedizinischer Versorgung, von schlechtem Essen, salzigem Wasser. Hinzu kommt die Angst vor dem Krieg. Hier fühlt man sich nicht sicher. Aber das Schlimmste ist die Aussichtslosigkeit. Seit 3 Monaten warten die Menschen darauf, das Camp zu verlassen. This place is supposed to be, hence we were rescued down here, this place is supposed to be the most peaceful place for us to be. But I can still bring it back to recall that some few weeks back, a Nigerian was seriously beaten up by the military in this camp for no just cause. They bruised him, they put some of the teeth off. Then another Nigerian guy that was there, he came out that if he has come to this, kill us and let us go. So to our greatest astonishment, the military guy now has to pull the trigger in this UN camp. Is that right? So this is what is happening. He shot on me here and here. The gun entered me here. So as I was talking, the blood was rushing out. So later I was unconscious, I didn't want anything. When I wake up, I've been tired. What happens to me? No, the doctor has to calm me down. Jamal, you've been shot yesterday. Thank God that you are back to life now. In der Nacht von 21. Mai gibt es einen Brand im Camp. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Dabei sind 4 Menschen gestorben und 21 Zelte abgebrannt. I'm here. I'm feeling some fire. I come out in my tent. I've seen this house burning, fire. And we are not coming to burning here, but to fire. Even me, I'm Somali. I come from my country, Spain. I was crossed country to country, and nation to nation. And many problems, many difficult lives. We are not coming to here to die another time. I'm not happy. I'm not happy because this place is not good for me. It's not good for me at all. Not even me. I mean, we are 4 sisters. 4 blood sisters staying here. I mean, we are suffering. Just look at my eyes. I mean, it's paining me. I've not been through this type of pain before in my life. So, at the same time, one from the UNHCR to speed up the process to take the people out of here because many of them prefer to return to Libya. And you know, it's very, as you know, it's very hard. And this is, now it's war, but it's very safe right here. I'm the only one man standing in this world. It's a son of nobody. So what help that UNHCR don't want to help me? Because I don't have no fucking place to go. You know what I'm saying, guys? We have to leave. We are not safe. Running for me. We are not safe. We have to leave today. Der Brand macht es klar. Die Menschen können nicht mehr. Um ihre Frust und Wut zu zeigen und auf sich aufmerksam zu machen, formiert sich ein Protestzug im Camp. Er mündet in eine Straßenblockade, die den Handel am Grenzübergang von einem Tag zum Erliegen bringt. Die Handelsstraße ist überliebend wichtig für die Bewohner in der Region. Aber jetzt scheint die Situation nicht mehr lange tragbar. Am nächsten Tag mobilisieren Gruppen aus der Region zur Räumung der Blockade. Es kommt zu einem Konflikt zwischen den Straßenbesetzer, gewaltbereiten Jugendlichen aus dem Ort und dem Militär. Die Situation eskaliert. We were very close to this particular point where they clashed, and we saw some large number of youths that were heading from the town, from Benghazi, the Tunisians that came from the town. How would the military stop those persons from clashing? The military now started opening fire at the refugee at random. They were spraying the machine gun. So you see that from that very point now, the so many lives were claimed immediately and they started shooting tear gas. So when we escaped the scene, the military now paved way for the youth from the town. They injured a lot of persons, they killed a lot of persons instantly without explanation. They started tearing from each tent to each tent. Any valuable that is inside, like the luggages, and they started looting all those things. So when they finished with that, they burnt down all those tents and they were beating people. That day is one of the most horrible days I've ever witnessed in my life because we're all running helter-skelter. Most of the Nigerians were beaten like this leg that you are seeing now. I can't walk. The military beat me up mercilessly. Those that could not escape, you see that we are trying to escape, the bullets hit some. كل مساس وبعد منا في سفر طبعا مرات ناريه ومرات هواي ناريه هواي من ضمننا احنا المضروبين دي لنا طبعا طلعت من الخيمه وكنت واقف بشوف على الجند اللي ضربني يعني يمكن من احنا لحب الحمام قريب فاصابني طول طبعا اليد اتكسرت انا وضعت نفس لوكي بسبب الطلقة في البوك بير طلق من الجيش هنا لما عملنا الاحتجاج كان أساسا المطاعم بس يهدوا لنا مشكلة عندنا الموية هنا ما في مشرع ما فيش الأكل تعبان هذه كانت أشياء بسيطة والشيء الثاني نضيف على اللي هي مشكلة بتاعت الحي الثلاث أشياء هذه هم كانوا نحن بيرون الصحافة دي ونبينوها Nigerians are still missing till today. We've not seen them with our eyes. The military and those guys that came from the town, they arrested them. But we've reported the issue to the UNHCR that 14 Nigerians have been missing from that event. We weren't here at the time. We had to pull out. The army tried to control the situation, but it could not do so. We came back to the camp, and around two-thirds of the camp was either looted or burnt. Was clashes that took place here. They've lost much of their belongings, and some were killed and some were injured. Bis heute ist die genaue Anzahl der Toten des Konflikts nicht aufgeklärt. Aber selbst in dieser Notsituation verweigern sich die EU-Regierung der kleinsten Gäste der Solidarität, um Flüchtlinge aufzunehmen. Und das trotz des mehrfachen Appells humanitärer Organisationen vor Ort. we appeal to the international community that we need more resettlement slots, specifically for those who have not been able to go back to their countries. And there's growing frustration within the camp population. So as I'm concerned, I'm ready to die because this pain is too much, or they take me back to Libya. If they know they can't help me, they should take me back to Libya. I'm begging the whole world. I mean, right now we're in pain, we're in big pain. Europe, as what I think, I don't understand. I mean, it's not good for us. Let them just come and take us out here, help us anywhere they know they will take us to. Let them just come and do it. That is what I'm begging the Euros. Wir sind jetzt am Ende unserer Reise. Viele sind weg von hier. Viele sind gestorben am Meer. Viele, die haben uns erzählt, die würden versuchen, nochmal am Meer zu gehen. Und viele, die würden von hier nochmal sterben. Unsere Aufgabe, weiter zu erzählen, was wir hier gesehen haben. Jetzt kann ich wieder zurück nach Deutschland. Jetzt kann ich wieder zurück nach meinem reichen Land, um zu sagen, hey Leute, warum Deutschland oder Europa hat diese Menschlichkeitsgefühl verloren? Warum diese Grenze zu ist? Warum die sind nur 12.000 oder 10.000 Menschen, die hier sind? Die haben richtig Probleme auch zu Hause. Die sind die Flüchtlinge, die Europa helfen kann und muss. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist meine Aufgabe. Ja. Das ist die Situation, wo die Menschen gerade sind. Das ist eine Situation, wo Krieg gibt, wo in der Nähe, wir waren, der Camp ist ungefähr 170 Kilometer von Tripoli. Tripoli, wo die Bombardierung gibt jetzt gerade. Und diese Ecke auch ist in der Macht von Gaddafi. Gaddafi auch benutzt diese Thema Flüchtlinge manchmal. Ich mache mir Gedanken. Ich denke, Gaddafi, deswegen hat auch lange gedauert, dass er in der Macht bleibt. Gaddafi hatte Waffen. Und Gaddafi hatte Menschen auch. Soldaten. Die Menschen in so was Situation und kommt jemand und dir sagen, hier Waffen und $500 kriegst du jeden Tag. Krieg zu führen ist manchmal einfach. Jemand gibt dir Waffen, jeder kann schießen. Und deswegen ist doch klar, dass diese Perspektivlosigkeit und dieser Menschen, deswegen auch in Libyen gibt es diese Themen. Die Bevölkerung in Libyen, der weiß gar nichts, wer kämpft in der Seite von Gaddafi. Sind die Afrikaner. Deswegen, ich meine, die Situation von Menschen dort, die war so nah zum Tod, dieses Gefühl, es geht um Tod und Leben. Und Tod, das ist nicht, die haben uns erzählt, 700 Leute sind gestorben, aber wir würden nochmal versuchen. Das ist so diese, boah. Und deswegen, ich wollte nochmal dazu was sagen über die Region. Ja? Das ist die... Dieser Straße, wie gesagt, Tunesien, die meisten leben in der Küste. Ja? Und Bingerdan ist ein Staat hier. Und dieser Staat sind vielleicht 20.000 oder 30.000, ist ein kleiner Staat. Ja? Und die leben vom Handel. Diese Straße ist ganz wichtig. Tunesien handelt viel mit Tripoli, mit Libyen. Dieser Staat lebt von Handel. und als die Flüchtlinge entschieden haben, diese Blockade zu machen, es war klar, dann lieben wir nicht mehr. Und die Reaktion von Tunesien, dieser Film vielleicht geht um die Reaktion von Tunesien oder so, aber ich wollte nur sagen, dass hier, was ist passiert, ich glaube, der Militär auch, der hat keine Ausbildung mit Protestation oder so. Der Militär, der hat nur Ausbildung mit Waffen. Und in dieser Region ist ein Kriegsgebiet und der Militär hat geschossen und dann viele sind auch gestorben. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie viel. Und deswegen, wie gesagt, unser Ziel auch in der nächsten Zeit zu sagen, auch ein bisschen Druck hier, Aufmerksamkeit zu machen. Das ist nicht nur auf Europa, hier auch. Hier auch können wir auch im September diese Möglichkeit, finde ich, der Konferenz eine tolle Idee, dass man mit dieser Thermenmigration oder Flüchtlinge auch, dass man auf den Tisch bringt. So. Deswegen, wir werden weiter versuchen, Kontakt. Wir haben auch vor, vielleicht nach dem Ende der Krieg hier in Libyen auch diese Orte zu besuchen. Unten, was ist da? Weil man merkt, man ist eine Bewegung und muss man berichten, muss man ja, klar sagen, dass viele Menschen, die versuchen nach Europa und Europa hat eine Kapazität, diese Geschichte von Rassismus, ich finde, muss man dagegen was tun. Ja, das ist ein kleiner Bericht. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Und freut uns, wenn ihr Fragen haben. Und das war unser kleiner Bericht, oder? Super. Also jetzt würden wir es, wie auch immer, gern öffnen. Es gibt jetzt das Wunschkonzert. Also wenn jetzt Fragen kommen zur Revolution, können wir was zu sagen. Wir können nehmen, was, wenn es jetzt noch Nachfragen zu Shusha gibt oder das, was wir gerade konkret fordern. Also konkret, es handelt sich um ein paar tausend Menschen, die müssen in einem Resettlement meiner Meinung nach von Europa aufgenommen werden, weil es sich um eine Evakuierung handelt. Ihr habt gesehen, wie bescheuert es dort ist und Europa entzieht sich halt ganz klar seiner Pflicht und nicht nur Europa, auch USA oder Australien. Also alle reicheren Länder sind eigentlich jetzt, die der UN angehören, meiner Meinung nach dazu verpflichtet. Es sind 8.000 bis 10.000 Leute, um die es momentan geht. Das ist einfach eine lächerliche Zahl und da darf die Forderung natürlich dabei stehen bleiben, aber das ist halt gerade unsere realpolitische Forderung und wir machen halt eine Kampagne mit Medico und Pro Asyl zusammen, die meiner Meinung nach nicht so toll läuft, weil in meinem Falle Deutschland sich einfach nicht dafür interessiert. Und deswegen versuchen wir so ein bisschen Veranstaltungen zu machen und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal auf und ja, ihr könnt jetzt mit Fragen kommen. Ja. Und wir werden versuchen, auch in Zukunft andere Szene. Das reicht nicht, wenn wir jedes Mal in die gleiche Szene sind. Ja, müssen wir auch in der Öffentlichkeit auch gehen, in die Schulen, in die... Ja, wir haben auch, ich glaube, die Kapazität, Menschen so, dieses Gefühl von Menschlichkeit so ein bisschen auf... Ja, ich glaube schon, wir werden auch versuchen, in die Gesellschaft in Deutschland reinzugehen. Ich bin gespannt. Ja. Also bitte, ja. Fragen oder Anmerkungen. Also das Flüchtlingscamp, das war ein Tunesien-Café. Ja. Und das ist quasi mit Unterstützung der tunesischen Regierung passiert das. Oder aber gleichzeitig gibt es Übergriffe vom tunesischen Militär, wie darf man sich das vorstellen? Also es ist von der UNHCR eingerichtet. Die sind ja quasi zuständig für Flüchtlinge weltweit. Es gibt auch Camps, die sind überhaupt nicht von der UNHCR betreut, im Tschad zum Beispiel. Also in Libyen passiert was und 1 Million Leute fliehen in alle Richtungen. Und das ist quasi noch die bessere Variante, weil es von der UNHCR geführtes Camp ist. Das tunesische Militär ist zur Absicherung des Camps angestellt, wenn man so will, von der UNHCR. Und kommt dieser Aufgabe nicht nach. Also es ist ja nicht nur das passiert, sondern auch der Typ, der erzählt eben, dass er einfach vor 3 Wochen niedergeschossen wurde. Die haben uns halt ganz viel erzählt von rassistischer Behandlung, von schlechter medizinischer Versorgung. Die Christen werden gar nicht behandelt oder kriegen im besten Fall vielleicht mal eine Paracetamol oder so. Und meine These oder meine Forderung ist, die UNHCR ist nicht in der Lage, das Ding zu fahren. Sie sind auch nicht in der Lage, ihre Fehler anzuerkennen, weil es ist das, was ihr gerade gesehen habt, ist passiert. Und die Pressemitteilung von der UNHCR ist, okay, im Flüchtlingscamp gab es Stress, die Leute haben sich gegenseitig auf den Kopf gehauen und dann hat das Militär schlichtend eingegriffen. Das stimmt einfach nicht. Die Bevölkerung aus Ben Gadan hat angegriffen, wer das auch immer war, von pro-Gaddafi bezahlte Jugendliche oder die wollen die Straße freiräumen, ich verstehe das auch. Also ich meine, auch in Lampedusa, wenn da tausende von Leuten ankommen, Lampedusa kann nicht mal eben 15.000 Leute integrieren, das geht nicht. Das ist ein europäisches Problem, was europäisch gelöst werden muss. Und die UNHCR muss einfach zugeben, sie sind nicht in der Lage, das zu machen. Deswegen muss halt Europa aushelfen und das Ding auflösen. Und das passiert halt nicht und das geht halt nicht. Und so ist das Szenario. Also das tunesische Militär ist angestellt quasi, für die Sicherheit des Camps zu sorgen. Und an dem Tag, bevor das passiert ist, habe ich noch abends bei der UNHCR und bei Al Jazeera angerufen. Al Jazeera, bitte Presse, Presse, Presse, Schutz, Schutz, Schutz, weil ich am Tag zuvor bei der Demonstration gemerkt habe, wir waren die einzigen drehende Kombo oder die einzigen Journalisten dort. Das hat total geholfen. Es hat den Flüchtlingen emotional geholfen, von wegen irgendjemand hört uns zu. Und das Militär und auch die UN konnte dadurch so ein bisschen gedrückt werden. Also es war wirklich krasser Einfluss oder Veränderung, die Kamera ausgelöst hat. Deswegen die Bitte, Al Jazeera und Co. kommen alle hin. Morgen passiert was. Die Flüchtlinge haben erzählt, morgen gibt es Tote. Sie gehen jetzt in den Endkampf und jetzt geht's richtig ab. Und jetzt sterben sie oder die Soldaten oder irgendwie. Sie wollen nicht mehr, sie können nicht mehr. Jetzt machen wir alles kaputt. Und auch die UNHCR so, bitte schmeißt das Militär weg und holt die Polizei ran, die halt einfach geübt ist im Umgang mit Konflikten. Egal, was ich von der Polizei halte, aber das Militär kann einfach nur schießen. Die Polizei ist noch fähig zu dealen mit gewissen Zuständen und es war einfach niemand da. Die kompletten, alle Hilfsorganisationen haben sich abgezogen, weil sie halt Angst hatten, ist auch richtig, aber es haben nichts gemacht. Ja, wir diskutieren morgen früh mal gucken und Al Jazeera ist nicht aufgetaucht und dann ging es halt am nächsten Tag ab. Also ich meine, man hätte nicht damit rechnen können, dass die Bevölkerung kommt, aber dass es zu massiven Konflikten an dem Tag kommen wird, war klar. Und ich finde es einfach extrem nervig, wenn man denen sogar schon so einen Hinweis gibt. Und wir waren ja nur 3 oder 4 Tage da und ich hatte das Gefühl, wir wussten viel mehr durch die Gespräche, die wir zu 10 mit dem Camp geführt haben, was da los ist, als die UNHCR, die dort professionell seit Jahren in dieser Arbeit aktiv ist, die wussten nichts. Die wussten nichts über die Konflikte im Camp, die wussten nicht, was dort los ist. Und also krass unprofessionell, würde ich mal sagen. Und deswegen muss Europa helfen. Ja. Meine Frage wie zu der UNHCR, also ich meine, das ist jetzt vielleicht irgendwie naiv, aber die sich damit professionell beschäftigen, also wie kann es denn irgendwie, also ich meine, klar, dass irgendwelche staatlichen Hilfsorganisationen nicht erste Wahl sind, irgendwie ist mir schon klar, aber was sind denn das für Leute, also haben die einfach viel zu wenig Mitarbeiterinnen da oder ist das denen einfach völlig wurscht oder ich meine, man irgendwie, wenn ihr da in 4 Tagen irgendwie da wart und dann mehr erfahren habt, dann hätten die sich dann mit ihrer Arbeit da auch mal informieren können. Also ich meine, die können doch einfach mal hingehen und mit den Leuten reden und dass die einfach abhauen, wenn es dann diese Konflikte gibt. Das ist doch irgendwie völlig unmöglich. Also, das machen sie genau so. Ja, aber ich glaube, die Situation von Menschen, die Menschen, die sind unruhig, die Menschen, die haben einen Brand. Du schläfst und dann brennt so. Du kommst raus und Wind und Feuer und dein Zelt und diese Unruhe, ja. Und ich glaube, die UNHCR-Leute in dieser Tag, die haben richtig Schiss. Die haben richtig so Angst gehabt, weil die Menschen, die waren so, nicht aggressiv, aber die waren so, ja, klar, das geht um mein Leben jetzt, was ist los? Jetzt, oder lass mich weg hier. Die haben von den Leuten auch viel Passport genommen. Die haben ein paar Leute Passport gehabt. Und die können nicht weg. Und die müssen da bleiben. Und deswegen die Reaktion von ACR, das ist nur, die bittet nur Europa und die Reichtum und dieser Menschheit zu helfen. Zu sagen, ja, wir können nichts tun. Der Ort ist Wüste. Der Ort ist ein Krieggebiet. Was können wir, das ist, du kannst nicht über Sozialarbeit jetzt reden und du kannst nicht mit den Leuten sagen, ja, aber wie kriegen das hin? Wartet ihr noch ein bisschen. Aber die sind seit 3 Monaten, die sagen die Leute, warten noch. Warten, aber warten ohne das Gefühl zu geben zu den Menschen dort, ja, warten und wir kriegen das hin. Weißt du? Das Gefühl, ja, warten, aber wir wissen nicht. Und deswegen, klar, die haben nicht viel Chance, irgendwie was zu tun. Also Deutschland sagt, ja, Flüchtlinge aufnehmen, auch nö, die sollen das mal da lieber lokal lösen. Sagt die UNHCR, ja, versuchen wir, aber dann gibt uns Geld. Und Deutschland sagt, naja, 7 Millionen für die ganze Region. Das ist halt nicht viel Geld. Und die UNHCR hat mindestens doppelt so viel gefordert, weil sonst können sie das Ding nicht durchziehen. Also mit psychosozialer Betreuung, medizinischer Betreuung. Sie haben einfach zu wenig Ressourcen. Und die UNHCR ist auch nicht unser Feind. Also ich finde, die sind ein zahnloser Tiger und deswegen ziehen die sich auch bei Konflikten sofort zurück. Die sind nicht zu irgendwelchen Sicherungen da. Die müssen ihr Personal schützen. Die haben sich okay verhalten, dass sie sich zurückziehen. Aber sie müssen dann dafür Sorge tragen, dass nicht nur so ein schießwütiges, total dummes Militär vor Ort ist, die einfach nicht dealen können, sondern sie hätten was machen müssen, was, finde ich, relativ auf der Hand liegt, wenn man denkt. Aber dass die Mitarbeiter sich zurückziehen und dass sie ihre Leute schützen, weil ich glaube, in dem Moment, es sind halt vor allen Dingen Befrager, die den Flüchtlingsstatus der Leute ermitteln müssen. Das ist ihr Job. Die machen eigentlich nur Interviews. Ich finde nicht, dass man von denen jetzt erwarten kann, dass sie sich noch großartig drum kümmern müssen. Es braucht halt noch mehr Ressourcen, noch mehr Leute, noch mehr professionelles Personal, wo so ein Flüchtlingscamp einfach fahren muss. Und der Typ, der dort redet, ist halt auch sehr ambivalent. Dort kommt er sehr glatt rüber. Ich habe ihn mehrfach im Fernsehen gesehen, wo er sehr glatt rüberkommt. Seine persönliche Meinung ist ganz anders. Also er ist wesentlich mehr Antirassist, als es da so rüberkommt. Und ich meine, die Leute arbeiten bei der UNHCR und machen das. Das sind jetzt keine Arschlöcher, aber es ist zu wenig Strukturen da. Und da ist nochmal mal wieder ganz klar, Europa, Europa, Europa ist das Problem. Letzte Woche in der Zeitung, ich lese die Chefin von der UNHCR, sie meint, unser Budget oder der Budget, die Europäer, die bezahlen doppelt viel zu Geld von ihren Tieren in Europa, doppelt so viel als das Budget von der UNHCR. Und das ist so unglaublich. Das ist, und deswegen, ja, das Geld auch nicht da und alle haben kein Geld. Und Die Geschichte, die Ufer erzählt hat, dass quasi den Flüchtlingen, wenn sie in das Camp kommen, die Ausweise abgenommen werden, ist das gängige Praxis so weltweit, dass wenn jemand in ein Flüchtlingslager kommt, dass er seinen Ausweis abgeben muss? Ja, klar. Ist überall. Die Menschen, die dort sind, die sind, wie gesagt, seit Jahren in Libyen. Und die haben schon Kontakt dazu, auch ein HCR, schon in Libyen. Und UNHCR sagt immer, warte. Ja, irgendwann brauchen wir deine Passport. Dass wir schicken dich oder so. Und deswegen, die nehmen diese besser. Aber danach, wenn du sagst, nee, ich will hier weg, die können dir nicht wieder geben, zurück, wohin weg? So, und deswegen, zum Beispiel, dieser Thema Flüchtlinge in Tunesien ist total neu. Früher, wir wissen schon, dass viele Westafrikaner manchmal benutzen Tunesien auf dem Weg nach Europa. Aber in Tunesien war total auch schwierig, dass zum Beispiel so 10 Westafrikaner versuchen reinzugehen in Tunesien. Das war viele Kontrollen. Früher Tunesien, das war eine Polizeistadt. Das ist überall unter Kontrolle und die wissen genau, wer ist unterwegs, wer macht was. Und das ist ein Apparat, die unglaublich war. Und ja, jetzt mehrere Leute da hinten, ja. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Die Ansagen zu den Passen waren unterschiedlich. Also die IOM hat die einkassiert und die meisten haben erzählt, wenn sie gehen wollen, gehen sie dahin. Es dauert ein bisschen, ein ziemlich chaotischer Laden, sie kriegen die schon zurück. Es ist nicht so, dass die Pässe eingezogen werden oder dass die Leute quasi festgesetzt werden, wie hinter Gittern. Aber es ist wohl ein bisschen unsauber. Also manchmal verschludern sie die Pässe oder finden sie nicht so schnell wieder. Und aber es ist nicht so, dass die ihre Identität quasi an der Grenze zum Flüchtlingscamp abgeben und dann absolut nichts mehr in der Hand haben. Musste halt sagen, ich hätte ihn gern wieder, ich will wieder zurück nach Libyen. Die hindern auch nicht die Leute daran, zurückzugehen auf die Boote oder was auch immer. Das ist nicht die Aufgabe der UNHCR und auch nicht der IOM. Ich kann. Ja, genau, die Fragen? Ja. Ich habe nur einen kleinen Bund. Ich glaube, in dieser Situation, man braucht kein Passport, ehrlich gesagt. Wohin mit deinem Passport? Ja. Ja? Du brauchst überhaupt kein Passport. Wenn man keine Rechte hat, genau. Ja. Ich wollte mal kurz fragen zur Situation jetzt in Tunesien. Wer ist da jetzt überhaupt momentan Entscheidungsträger auf Regierungs- und Militärebene? Die die ehemaligen Revolutionäre oder wie darf man sich das vorstellen? Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Druck auf die, also zumindest erstmal vorläufig Druck auf die tunesische Regierung auszuüben, dass die Leute dort wenigstens erstmal in Ruhe gelassen werden, dass man halt irgendwie weiter aufbauen kann, dass vielleicht ein Großteil der Leute nach Europa irgendwie geholt werden kann? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ich bin optimistisch über die Revolution. Ich verfolge ein bisschen die Revolution bis jetzt. Jeden Tag lese ich ein bisschen Zeitung und so über Tunesien. Aber das ist immer Unruhe. Das dauert. Die Revolution bei uns, das ist ein Prozess, ich glaube. Und jetzt fangen wir an mit Politik. Jetzt fangen wir an mit Themen wie Rassismus. Wie können wir Menschen auch helfen? Und deswegen jetzt, das ist ein Prozess, der dauert. Und wir würden gerne bei dem Prozess auch sein, als Afrika-Europäer Akt oder von mich selber als Tunesier. Und deswegen, wir werden auch versuchen, in Zukunft ein bisschen mit der Presse in Kontakt zu kommen. Jetzt gerade in Tunesien, wir haben ja, eine freie Presse. Ja, und deswegen versuchen wir vielleicht im September oder irgendwann, wann gibt es die Möglichkeit, nochmal dahin und nochmal so ein bisschen. Und diese Geschichte mit der Boot, finde ich, wenn es klappt, das wird total eine tolle Idee, dass wir von Italien oder irgendwo nach Tunesien gehen und Leute so abholen. Nicht Leute so abholen, aber diese Aufmerksamkeit zu machen. Und Tunesien auch. Deswegen, wir versuchen auch vor der Aktion vielleicht nach Tunesien zu gehen und über diese Aktion was zu sagen, dass die Aktion auch findet statt auf der anderen die beide Seiten. Ja? Und ich glaube, Tunesien, die Revolution hat irgendwas verändert und freut mich total. Ja. Also nach wie vor 500.000 Leute, die Grenze ist nach wie vor auf, es hat sich nichts geändert. Tunesien sagt, kommt rein, da fallen Bomben, kommt rein. Und vor allen Dingen natürlich die Libyerinnen und Libyer werden gut aufgenommen und im Moment ist eine revolutionäre Übergangsregierung, also es sind ja zwei Übergangsregierungen gestürzt worden im Moment, ich weiß nicht genau den Namen, den weißt du wahrscheinlich, also die zur Durchsetzung der Revolution, das Komitee zur Durchsetzung der Revolution, die stellen gerade die Übergangsregierung. Und die, würde ich mal sagen, ist eher linksliberal. Da ist auch Mehdi Mabrouk, den wir halt getroffen haben, der ist halt auch in der Regierung mit drin, so ein alter ehemals Gewerkschaftsstudi, Kämpfer, jetzt halt Professor an der Uni und, glaube ich, mit ganz guten Leuten durchsetzt. Aber es ist halt trotzdem alles schwierig, weil die Institutionen ähnlich wie in Ägypten halt Institutionen sind. Also man hat es einfach mit so einer Gemengelage zu tun, dass das Innenministerium zusammen mit der Ben Ali-Partei, es gibt jetzt 60 zugelassene Parteien. Es sollten eigentlich im Juli Wahlen sein, das wäre katastrophal geworden, weil in Tunesien eben im Sinne von Einübung von Demokratie, es ist noch nicht klar, was Parteien sind und was die machen. Die Leute müssen sich erstmal daran gewöhnen. Und 10 von diesen Parteien sind halt die alte Herrschaftsklique. Das Militär selber ist auch nochmal, also nicht so krass wie in Ägypten, aber ist auch nochmal eine eigene Institution in der Institution. Die Polizei ist nochmal eine eigene Institution. Die Gewerkschaft, die UGTT, ist eine Riesengewerkschaft, die ist auch noch, also auch eher linksliberal, die führenden Leute haben sich nicht auf die Revolution, auf die Seite der Revolution geschlagen, sondern haben Ben Ali noch eine Zeit gestützt, ist dann aber von der Basis sind die Führenden in der Gewerkschaft dazu gezwungen worden, sich der Revolution anzuschließen. Es ging auch nur dann irgendwann mit der Gewerkschaft. Deswegen ist die Gesellschaft wirklich ganz jung und es ist nicht klar, wohin es geht. Und auch bei Wahlen ist es halt entweder ein bisschen kommunistisch, bisschen gewerkschaftlich, bisschen linksliberales Bündnisse, Parteien, die gewinnen könnten. Dann wäre es irgendwas Linksliberales, was sich aber auch gegen so ein neoliberalen Block aus Europa positionieren würde. Also glaube ich, eine sehr, sehr coole Konstellation, eine Regierung aus einer Regierung, die dann am Start ist. Oder eben eine gemäßigte islamistische Partei, wie die Partei in der Türkei, also die jetzt eher locker sind. Die beiden Fraktionen haben die größten Chancen im Oktober, da sind die Wahlen jetzt hinverlegt worden, zu gewinnen. Und es ist halt alles einfach nicht sagbar. Also ich sowieso nicht, weil ich nicht weiß, was Tunesien ist. Ich war da nur 2 Wochen. Aber ich glaube, wenn ich mir so überlege, was ich für Gespräche geführt habe, wie die Leute das einschätzen, das ist wirklich unterschiedlich. Also die Linken und Linksradikalen haben sehr doll Angst, dass die Revolution gefährdet ist. Die Leute, die eher Gewerkschaftsumfeld sind eher relativ souverän, das kriegen wir schon hin. So, und ich habe das Gefühl, man fragt 10 Leute in Tunesien und kriegt 10 unterschiedliche Einschätzungen, was es wird. Das weiß einfach niemand. Und man kann es auch nicht soziologisch fassen, was passiert. Es ist wirklich ein Prozess im Machen. Und ganz klar ist aber, wenn Scheiße passiert, zum Beispiel wenn die islamische Partei an den Start geht, sagen die ganzen eher jüngeren Leute, die eher keine Rechte haben, die eher Probleme haben, die Jugendlichen, die Revolution eigentlich gemacht haben, die sagen, machen wir einfach die Revolution nochmal. Wir haben die erste Übergangsregierung weggemobbt, wir haben die zweite Übergangsregierung weggemobbt, wir haben sehr viel riskiert, wir haben sehr viel durchgesetzt, wir sind auf die Straßen gegangen, obwohl wir wussten, dass auf den Dächern Scharfschützen sind. Wir lassen uns die Revolution nicht wegnehmen. Wenn jetzt irgendwas passiert, was uns nicht passt, machen wir es einfach nochmal. Und da kann man sich, glaube ich, drauf verlassen, weil die Stimmung ist gut. Schon im Flugzeug beim Hinfliegen dachte ich mir so, wow, was ist denn hier los? Die sind alle am Lachen. Die im ganzen Flugzeug, größtenteils Tunesierinnen und Tunesier, alle am Lachen. Und immer so, ich verstehe kein Französisch, muss ich zugeben, das ist doof, immer nur Revolution, Revolution, Revolution. Und auch so, dass das Straßengefühl in Tunis, total gut gelaunte Leute, ey, geil, Touristen, schön, dass ihr wieder da seid. Also ich fand die Stimmung tatsächlich postrevolutionär aufgelockert. Und was du erzählst, wie es letztes Jahr war, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich da war. Also wirklich auch für mich merkbar, der noch nie in Tunesien war, die Leute sind alle ganz gut drauf, haben keine Kohle, aber sind sehr beflügelt von diesem, was auch in anderen Ländern passieren könnte, eigentlich, meiner Meinung nach. Und Ich bin auch von der Agenda. Ja. Kritisch ergänzen. Also ich teile vor allem das Letzte, was du gesagt hast, völlig. Ja. Ich bin auch da gewesen. Aber in diesen abgehängten Regionen, ihr wart ja auch Sidi Bouzid und so, da gibt es unglaublich viele, die sagen, es ändert sich bei uns nicht, wir brauchen eine neue Revolution, es geht nicht weiter. Und die Übergangsregierung mit den über 80-Jährigen, muss man sich vorstellen, bei der Revolution der Jugend, SFC hat keine Legitimation, weil es noch keine Wahlen gegeben hat, ist deshalb auch immer, die ärgsten Leute sind da rausgekommen, aber hat bei vielen Leuten nach wie vor keine Legitimation und hat angekündigt, also die Verschiebung der Wahlen, gleichzeitig muss jetzt im Lande Ruhe einkehren. Es gibt neben der Flüchtlingsgeschichte, es gibt immer noch im Land sehr, sehr viele Streiks, die nicht untereinander unbedingt vernetzt sind, zum Teil von neuen Basisgewerkschaften oder der Basis der UGTT. Und die Forderung der Regierung ist, bis dahin, bis im Oktober muss hier Ruhe einkehren, die Streiks müssen aufhören, die Produktivität muss jetzt steigen. Was ich ganz positiv aus diesen Presseberichten immer fand, aus dem Westen sind ja alle möglichen Leute da angereist gekommen oder haben die Interimsregierung eingeladen. Und das eins der ersten Themen war immer Migration. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Flüchtlinge nicht zu uns kommen. Wir tun über Frontex und versuchen das alles. Da hat es recht souveräne Erklärungen gegeben, dass es mag ja sein, dass es nicht auch unser Priorität ist. Und da können wir später mal irgendwann drüber reden. Jetzt geht es um so ein ganz anderes Problem. Und das ist offensichtlich aber auch geschuldet der Stimmung von unten, wo alle mit der Migration Erfahrung haben und wo da eine ganz harte Anti-Migrationshaltung von Seiten dieser, ich würde sagen, nicht legitimierten Übergangsregierung nicht im Augenblick nicht durchsetzbar ist. Und das ist natürlich ganz gut auch für solche Aktionen oder auch diese tolle Idee, von Wien Wolbach jetzt eine Flottille zu machen, die Flüchtlinge holt. Das ist eine offene Aktion. Also wir müssen es gleich nochmal richtig vorstellen. Du hast das nur andiskutiert. Wir müssen das gleich nochmal konkret benennen. Weil noch zwei Worte? Ja, genau. Und vielleicht noch kurz als Dings, ich würde auch sagen, wenn ich ins Sidi Bouzid die Leute... Hallo. Ein bisschen, ich kann auch was sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich versuche irgendwie ranzugehen, aber irgendwie klappt nicht. Es gab noch zwei Wortmeldungen. Ja, ich will keine Ahnung. Okay, dann können wir, ja, okay. Noch zwei. Ich wollte was anderes fragen. Was ganz anderes? Ja. Können Sie an ein Lager und das Resettlement eine Kampagne bezieht auf das Lager? Oder, weil ihr redet ja von 1 bis 2 Millionen Flüchtlingen. Eine Million Flüchtlinge. Also knapp über 1 Million. Lager kam bis zu 20.000. Momentan sind es noch 2.500, als wir da waren, waren es 4.000. So, ja. Genau, das hätten wir noch ein bisschen das Thema. Ja, machen wir gleich. Dazu? Achso, schön. Ich hatte noch eine Frage, bin auch nicht ganz sicher, aber eine Frage zu dem Rassismus in Tunesien. Ihr habt gesagt, dass die Leute, die aus Libyen geflohen sind, eine Fluchtoption sehen, zurückzugehen nach Libyen. Wie sieht das aus mit Fluchtrichtungen in andere tunesische Regionen? Ihr habt gesagt, dass die gebürtigen Libyer praktisch aus arabischer Solidarität aufgenommen worden sind. Wie ist das? Gibt es innerhalb Tunesiens einen Rassismus gegen die Migrantinnen, halt, die jetzt mittlerweile in dem Lager festsitzen? Oder gibt es eine Fluchtmöglichkeit praktisch in andere Regionen Tunesiens? Ich glaube, der Rassismus gibt es in Nähe der Gesellschaft. Rassismus, ich glaube, gibt es. Und ich glaube, die Reaktion gegenüber die Flüchtlinge, die libysche Flüchtlinge, ist doch klar. Das ist auch ja, die gleiche Sprache, die gleiche Tradition. Und die libysche Flüchtlinge, die kommen von dieser Seite. Ja, wir waren nicht dort unterwegs. Die sind die meisten Berber, die leben in diesem Gebiet hier. Das ist ein bergerisches Gebiet. Und der Fluchtwege sind hier nach Almada. Und das sind hier viele libysche Flüchtlinge in die Häuser von Tunesier Menschen. Und die Reaktion jetzt in letzter Zeit war zu viel, dass die Menschen dort auch selber, die tunesischen Familien, die haben Probleme auch. Wohin? Das gibt es kein Geld. Der UNO, die hilft nicht. Und deswegen gibt es richtig auch so ein bisschen okay, wir können helfen. Aber das reicht nicht. Wir haben auch selber Probleme. So, ja? Und deswegen die Situation ist ein bisschen schwierig, auch selber für die libyschen Flüchtlinge in dieser Ort. Und hoffentlich ist bald dieser Krieg vorbei, ist, dass die Menschen wieder zurück können. Ich glaube nicht, dass die Menschen wollen irgendwo anders. Vielleicht, die wollen vielleicht in Tunis zu sein. Aber die einzige Hoffnung von diesen Menschen hier, die sind viele Kinder und viele Frauen. Der Mann, der ist in der Krieg hier, und die Frauen und die Kinder und die alten Leute, die sind immer alle in dieser Region. Aber der Westafrikaner und Rassismus in Tunesien, ich bin selber ein bisschen dunkler. Ja, in Tunesien, ich war auch dunkler als jetzt hier in der Deutschland. Und ich erinnere mich in der Schule, die haben immer über mich lustig gemacht. So. Und Farbe ist immer so, einfach du bist was anderes. Und Rassismus ist klar, in Tunesien ist auch ein Thema. Und deswegen nur jetzt, wie gesagt, die Revolution tut uns richtig gut. Deswegen, ich wollte intervenieren vorher, zu sagen, ich bin optimistisch. Nach der Revolution auf einmal, tack, ist alles wieder gut. Wie du meinst, die Sidibouzid-Leute, die sagen, aber ist nichts verändert. Na klar, ist nichts verändert. Wir können nicht jetzt alles tun, ist alles wieder schön. Nein, ist viel kaputt gegangen, dieses Land, unter die Diktatur von Bin Laden. Viele Korruption, viele Korruption, und deswegen, ich glaube, das ist ein Prozess. Ich bin total optimistisch, dass die Tunesier, diese Bevölkerung, da hat geschafft, diese Stadt lahm zu machen, die kriegen auch das hin. Und deswegen, ich bitte auch die Linke, auch hier in Europa, dass die auch ein bisschen Tunesien helfen kann mit der Idee. Wir brauchen nicht viel Geld, wir brauchen Idee, wir brauchen Solidarität. Deswegen diese Reise, zum Beispiel von der Afrika-Europa-Tag oder euer Reise, die tut richtig gut, die Revolution selber, dass wir dahin gehen und kommen hier und erzählen für die Leute, was ist dort jetzt gerade, ist ganz wichtig von dieser Revolution. Das ist eine Art von Unterstützung und die ist ganz wichtig. Und Rassismus ist tricky, wie wir alle wissen. Und das geht halt auch andersrum. Also die Flüchtlinge, mit denen wir sprachen, waren halt auch die scheiß Tunesier, die scheiß Araber. Also es geht halt in beide Richtungen. Es ist einfach nicht gewöhnt und deswegen gibt es halt Ressentiments und deswegen gibt es Rassismus. Und es hat sehr viel mit Religion zu tun, logischerweise. Christen, Muslime, schwierig, ja? Ich wollte noch mal fragen, aber die Flüchtlinge, also diese Lager setzen jetzt nicht nur rein aus libyschen Flüchtlingen zusammen. Da kommen auch aus anderen Konfliktregionen in Afrika. Also ich habe von Somalia als Stichwort gehört. Das waren Menschen, die in Libyen als Flüchtlinge, habt ihr ja in dem ersten Film gesehen, die dann vielleicht teilweise in irgendwelchen gruseligen Knästen saßen von Gaddafi, finanziert von Italien oder von Europa, wie man möchte. Das sind Leute, die in Libyen sich aufgehalten haben, die gearbeitet haben. Es gab 1,5 Millionen Arbeitsmigranten in Libyen. Libyen hat relativ viel Kohle und in der Bevölkerung gab es auch nicht so viel Arbeit. Das war nicht nötig. Man hat dafür seine Arbeitsmigranten, die dann die Sachen machen. Also viel krasser auch als irgendwas mit irgendwelchen sogenannten Gastarbeitern in Deutschland. Also wirklich ein krasses System aus Leuten, die man schlagen darf, die man als Libyer misshandeln darf, die man ausbeuten darf, die aber dann trotzdem in Libyen waren, weil es immer noch besser war als vielleicht in Somalia, wo man gar nichts machen kann, die dann halt einfach gearbeitet haben und die aufgrund, ihr habt das ja auch gehört, zum Beispiel in den Rebellengebieten dann als Söldner verdächtigt wurden, weil ja Gaddafi, ich weiß gar nicht wie viele, aber einfach Söldner beschäftigt hat, die aus anderen Ländern waren, die dann aber aufgrund ihrer Hautfarbe vor den Libyern Angst haben mussten und unter anderem deswegen abhauen mussten, weil die ihre Arbeitsplätze verloren haben, abhauen mussten, weil sie nicht mehr irgendwie in Libyen sicher waren, weil Bomben regnen. Aus diversen Gründen sind die rübergemacht. Und in den Camps sind nur Leute, die aus anderen Ländern sind. Die ganzen Libyer und Libyerinnen sind lokal in Südtunesien untergebracht worden. Da gab es, glaube ich, würde ich mal behaupten, kein einziger Mensch aus Original Libyen mit libyschem Pass. Das war ja nicht nötig, weil das war ja nicht das Problem der Synchronisation, sage ich mal, sondern diese Menschen, die dort sitzen, können nicht zurück in ihre Länder, weil in Somalia zum Beispiel Bürgerkrieg, die können nicht nach Europa, die können nicht nach Libyen zurück und deswegen sitzen sie da fest und kommen nicht weiter und haben keine Perspektive. Das ist eben das Problem. Da kommt der Frust her und es passiert nichts. Aber nur kurz eine Information, ja, das ist total wichtig. In der Region hier gibt es auch Kämpfe, ja, gibt es auch großes Camp hier. Die Region hier gibt es großes Camp, weil wir sind nicht alle so groß. So, ja? Die sind auch viele in einem Camp. Aber die Situation ist nicht so hart. Oder? Ich habe das Gefühl, wir waren hier interessiert, wegen richtig der Mensch, der will nach Europa. Aber hier, der Menschen, die wollen, wie gesagt, nur warten irgendwann, der Diktator muss weg. Und hoffentlich, das wird nicht lange dauern. Aber wie gesagt, gibt es hier auch ein großes Camp von Flüchtlingen, die aus Libyen sind. Ich wollte nochmal genau wissen, was jetzt eigentlich mit dem Camp passiert ist, in Shusha. Da leben noch Menschen, das ist niedergebrannt. Ja. Also es waren Gemetzler gegen diese Menschen. Ja. Ja, wir nennen es Pogrom, ja. Ja. Als wir da waren, nach dem Pogrom, einen Tag danach, haben die Leute einfach so ohne Zelt so gewohnt, haben so ihre Sachen zusammengekehrt und zum Glück hat es nicht geregnet und zum Glück waren die Sandstürme nicht ganz so schlimm wie vorher. Die haben einfach so ihre Sachen zusammengeworfen und auf dem Boden gelebt. Und einige Leute hatten ja noch Zelte, es sind halt ja nur 2/3 vom Camp abgebrannt worden. Es ist für 20.000 Menschen ausgelegt, 2/3 werden vernichtet. Es sind ja noch Zelte da und es waren ja zu dem Zeitpunkt nur noch 2.000 bis 3.000 Leute da. Deswegen hatten einige Leute schon noch was zu wohnen, aber die meisten, die waren in der Nähe der Straße und haben einfach unter freiem Himmel dann gelebt. Und jetzt ist die Idee der UNHCR natürlich, es gibt ein Problem, dann ziehen wir das Ding einfach 3 Kilometer weg von der Straße in die Wüste und bauen das Ding nochmal auf. Das ist die Lösung. Also die ist noch beschissener, genau. Also einfach... wo wahrscheinlich keine Bäume mehr sind oder gar nicht. Ja, es sind sowieso keine Bäume da. Die ersten Info im Kopf geblieben. Ja, ja. Ja, aber das ist halt die Lösung. Ich meine, die UNHCR, ja. Um den Konflikt zu entspannen, ziehen sie sich quasi von der Straße zurück, damit das nicht wieder passiert, um wahrscheinlich auch die Bevölkerung zu beruhigen. Wir schieben die richtig in die Wüste. Also die übliche Logik. Also hier packt man die Leute ins Dschungelheim, auch dass man nichts mitkriegt, Kontakt ist. Das ist schön an die Seite. Das ist genau dasselbe Szenario. Ja. Einfach Endkonfliktung, indem man es einfach die Visualität oder auch die Möglichkeit, was zu machen. An der Straße kann man sagen, wir machen einen Hungerstreik, was auch immer, Leute kriegen es mit. Wenn sie 3 Kilometer weiter in der Wüste sind, kriegt niemand mehr mit, was da los ist. Sie kommen aus den Gedanken der Menschen wie ein Esel. Ja, genau. Und sie können die Straße nicht mehr attackieren. Wenn jetzt kein... Doch, da ist noch. Eine kurze Frage, und zwar, aber das, also habe ich es richtig verstanden, diese Pogrome und diese Vertreibung quasi, das betrifft nur Migranten, die erst nach Libyen gekommen sind, geflohen sind quasi, und dann nach Tunesien, aber nicht Leute, die direkt aus Tunesien, also quasi tunesische StaatsbürgerInnen, die sind quasi gesondert untergebracht. Die können ja einfach in ihre Strukturen, die haben ja in der Regel vielleicht eine Familie, die haben eine Familie oder und was auch immer. Die waren Gastarbeiter. Genau. Und das ist auch ein großer Problem in Tunesien. Ja, die sind nicht wenig, die sind 160 oder 170.000 Menschen. Ich weiß nicht der Zahl, aber die sind richtig nochmal. Tunesien jetzt zurzeit mit Arbeit ist total schwierig. Und noch dazu die 200.000 Menschen eines Migranten in Libyen, noch dazu, das war so ein bisschen hart. Und die Reaktion von der Regierung, der versucht auch, dass die libysche, die tunesische Migranten auch zur Unterstützung jeden Monat mit einem Sommergeld. Aber wie gesagt, ja, die sind wieder ihrer Familie und so weiter. Quasi eine Vorzugsbehandlung. Ja. Ja, was heißt Vorzugsbehandlung? Ich meine, wenn du als Gastarbeiter zurück in ein Land gehst, ist es ja dein Land. Also wenn ich irgendwo, wenn ich in Griechenland Probleme hätte, weil ich keinen Job mehr finde und dann nach Deutschland zurückkomme, habe ich ja, also jetzt in der Regel da, wo ich herkomme, habe ich ja Strukturen, weil ich ja da gelebt habe. Ja. Nein, drei Frauen. Nein, sie waren, okay, richtig, das ist auch ein negativer, ich glaube, das ist auch ein negativer Punkt in unserem Film, ein bisschen, ja. Wir haben auch mehr Material, aber wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit Übersetzung und der Zeit und wir werden auch versuchen, unser Film oder den Film auch, dass die Frauen da sind, so auch, ja. Aber die waren da mit vielen Kindern und die Frauensituation, unterwegs zu sein als Frauen ist so krass. Die Frauensituation mit dieser, dass die sollen auch. Ja. Ich finde, alle haben Kinder. Viele Frauen, alle fast haben Kinder so. Viele Kinder werden in die Welt gebracht, in die Lager so. Und du siehst hier der Frau fast mit Kind. Und du kannst dich überlegen, was von Atmosphäre das heißt. Von Frauen unterwegs, ohne Mann oder ohne. Das heißt, du wirst. Wir sind auch Menschen, die seit 11 Jahren, 12 Jahren und 3 und 4 Jahren unterwegs sind. Und die Frauen, die sind, die erleben auch, was unglaublich ist. Was nicht, man kann nicht beschreiben, aber schon. Inwieweit sind sie eigentlich geschützt in den Camps? Ich glaube, die sind respektvoll. Es sind nach Communities organisiert. Also es gibt sowieso auch eine Campstruktur, dass es halt jeweils eine Sprecherin oder wahrscheinlich einen Sprecher gibt, die für ihre ganze nationale Community Sachen dealen und auch sich treffen und auch mit der UNHCR kommunizieren. Und wenn es Familien sind, sind sie halt im Familienverbund geschützt oder über ihre Nationalität. Sprich, wenn dann 35 Leute aus Nigeria sind, dann wohnen die zusammen und kümmern sich auch gegenseitig umeinander. Aber wir haben halt auch von Übergriffen gehört. Und ist halt so eine Sache. Ich glaube, wenn du mit deiner ganzen Familie da bist, ist es so eine Sache. Aber wenn man alleine, alleinreisende Frau ist, ich kann mir das nur ungefähr vorstellen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Und das Ding mit der Kamera ist halt, man kriegt halt leichter Männer vor die Linse, die aus religiösen Gründen oder aus irgendwelchen Gründen, was auch immer. Das Problem ist, die wir interviewt haben, kommen eher aus einem, sag ich mal, christlichen Background, also aus Nigeria zum Beispiel. Und das ging dann, oder aus Somalia, und da war ein Problem der Sprache. Und wir haben den Film relativ schnell fertig gemacht, das ist ja jetzt auch erst einen Monat her. Und das war ein Problem, wir brauchten eigentlich eine Übersetzung für irgendeine somalische Sprache und noch für ein anderes Land, habe ich gerade vergessen, was die anderen waren. Also wir haben noch mehr Frauen im Interview, aber wir kamen einfach nicht ran, weil wir keine Übersetzung angeregelt haben, weil wir schnell machen wollten und vielleicht gibt es da noch mal eine etwas längere Version irgendwann, wenn nichts. Das Ding musste erstmal raus, weil man ist auch so ein bisschen nervös, weil jetzt wird Sommer, 40 Grad ist nochmal ein anderes Szenario, als wir da waren. Das war dann vielleicht der 28 und sehr, also für mich jetzt sehr anstrengend zu arbeiten. Ich war abends sehr fertig. Zum Leben kann ich, möchte es mir nicht vorstellen. Aber ich da bei 40 Grad, dann passieren, glaube ich, nochmal ein paar andere Sachen. Es gibt kein gescheites Trinkwasser, ist halt versalzen total, ungenießbar, würde ich sagen. Und was das bei 40 Grad dann macht, das weiß ich nicht, ob es dann zu irgendwelchen krasseren Szenarien kommt. Und da ist halt auch wieder so, hallo Europa, mach was. Wenn jetzt mal was ganz anderes ernsthaft so zur Situation in dieser Wüste, also da gibt es wahrscheinlich, gibt es ja auch Landschaftskarten zu dieser Wüste, ne? Wenn die jetzt die 3 Kilometer irgendwie versetzt werden, dass man über eine Landschaftskarte herausfinden kann, ob irgendwo Brunnen in der Nähe sind, dass man einfach ganz schnell vor Ort irgendwelche Brunnen bohren könnte für diese Menschen. Ja, irgendwie muss ich Luft holen, ich krieg's auch nicht hin, ne, Menschen. Und hier vom Stuhl fallen und die, ist echt ja, krass. Ja, die sind. Nein, die sind. Das Problem ist, dass es schon so ein bisschen später ist. Ja, ja. Genau, und wir sozusagen jetzt uns ein bisschen beeilen müssen, uns einigen müssen, was wollen wir eigentlich noch besprechen? Und nicht sozusagen, wollen wir noch zum Beispiel eure Kampagne noch ein bisschen? Ja, die ein bisschen featuren, dann ein bisschen über Save Me reden, sprich, die Kommunen können selber was machen. Es gibt in 38 Städten Save Me-Kampagnen, initiiert von Pro Asyl, wo zum Beispiel letzte Woche Goslar gesagt hat, ja, wir nehmen jetzt mal 6. Also dann, es muss einfach eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern kommen, die dann mit ihrer Stadt verhandeln. Wir würden gerne auch Libyen-Flüchtlinge aufnehmen als Stadt, das geht. An der rassistischen Gesamtsituation Deutschlands vorbei, können Städte einfach sagen, als Community, wir nehmen Leute auf, wir haben ein gewisses Kontingent, das muss man halt in seinem Kreistag oder wo auch immer das ist, einfach einbringen. Es gibt mittlerweile in 60 Städten Save-Me-Gruppen, ich habe geguckt, in Göttingen gibt es das noch nicht. Das wäre eine Möglichkeit, sich zu informieren über die Save-Me-Kampagne und dann vielleicht, wenn jetzt Leute wirklich was machen wollen, einfach so ein Ding zu gründen. Und ich glaube, ihr habt aber auch schon was gemacht mit irgendeiner Eingabe. Das wäre das eine. Ich mache kurz zu Ende. Das andere ist, es wird ein Boot geben. Das Solidarity Boat ist eine Idee von Migre Europe aus Frankreich. Die denken sich einfach, die Institutionen versagen hier kolossal, machen wir selber eine Institution und fahren von Europa aus mit einem Boot los Richtung Libyen. Vorher wird ganz viel Kontakt gemacht mit afrikanischen Ländern, um dann, also auch wir von Ost nach Mali, dass es da so gemeinsame Aktionen gibt. Und dieses Boot sollte ursprünglich in Libyen anlanden und dann Leute aufnehmen und zurückfahren. Also einfach wie diese unsägliche Gaza-Flottille, von der ich ja überhaupt nichts halte, einfach durch die Skandalisierung, durch das Durchbrechen von irgendwelchen Seegrenzen einfach den Fokus, den medialen Fokus und auch einen politischen Fokus irgendwie dahin zu verschieben, Aufmerksamkeit zu schaffen, ein paar Leute, die Parlamentarier oder Parlamentarierinnen oder berühmte Leute sind, mit aufs Boot zu packen, Medien mitzunehmen, um einfach als reisende Institution mal das Ding einfach zu unterlaufen. Und da gibt es jetzt halt diverse Diskussionen, schwierig, den Libyen anzulanden. Was machen wir aufgrund der Erfahrung der Kappa Namur, die ja auch Flüchtlinge aufgenommen hat, die massiv Ärger bekommen hat? Was machen wir mit Leuten, die wir auf See treffen? Das wird dann ja wahrscheinlich passieren. Aufnehmen oder nicht, wenn die in Seenot sind, was macht man da? Da gibt es gerade ganz viele Debatten rum. Es ist alles noch nicht klar und es soll halt September, Ende September, Anfang Oktober diese Bootidee losgehen. Wahrscheinlich auch mehrere Schiffe. Es ist noch relativ jung, die Idee, 2 Wochen alt. Ich finde sie großartig und so viel kann ich da halt noch gar nicht zu sagen, aber ich finde es einfach eine sehr schöne Selbstermächtigung von, wir machen einfach unsere eigene Institution und gucken mal, was passiert. Weil ich kann mir vorstellen, das wird ein riesiges Echo geben und naja, darauf kann ich gerade verweisen. Dann natürlich noch auf unseren Appell, der im Internet unterzeichnet werden könnte, was ich so mäßig finde. Der Film kann weiterverbreitet werden, der ist online. Auch in dem ganzen Kampagnenensemble und selber veröffentlicht bei einem linken Medienkollektiv in Berlin, das heißt Left Vision, also leftvision.de, da ist der Film zu finden. Und jetzt noch die Frage von die Wortmeldung. Genau, aber die hast du schon beantwortet, weil ich wollte nach den vielen Nachfragen, die gerade waren, eigentlich nochmal wissen, wie das dann so geplant ist mit dem Schussaktion. Okay. Das fand ich nämlich vorhin interessant, ja. Ich hatte so eine Sorge, weil das nicht mehr zur Sprache kommt, deswegen hatte ich mich nochmal gemeldet, ja. Aber das hast du eigentlich schon mal. Okay. Ansonsten? Okay. Ja. Super. Vielen Dank. Ja.